Das ist doch wie bei einer Telenovela, da passiert doch nicht wirklich was Schlimmes. Es ist wie bei einer Telenovela. Es ist total komisch und es ist auch voll kitschig, ne, wie die Zentauren dann so Arm in Arm da rumgehen und am Wasser spielen und so weiter. Aber ich hatte eine Latte. Plor? Ja. Wir haben eine sehr monumentale Episode vor uns. Ja. Darf ich mit einem Geständnis starten? Ja, bitte. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Fantasia komplett gesehen habe. Oh. Von Anfang bis Ende. Es ist aber auch ein langer Film. Es sind ja über 2 Stunden. Und es hat mich selbst überrascht, weil, also ich kannte alle Segmente. Ja. Aber es waren so ein paar Sachen dabei, vor allem das dazwischen. Ja. Bei dem ich dachte, habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Ja. Habe ich vielleicht einfach die einzelnen Segmente so in einzelnen Stücken gesehen und mal zu irgendwelchen Vorführungen, vor allem sowas wie den Zauberlehrling, der ja immer mal wieder gezeigt wurde. Mhm. Und habe ich das nie als ganzen abendfüllenden Kinofilm gesehen? Es könnte möglich sein. Es könnte möglich sein, vor allem, weil verschiedene Teile davon immer wieder zweckentfremdet wurden, in irgendwelche Compilations reingebracht wurden oder sogar im Unterricht gezeigt wurden. Ja. Und dazu kommen wir auch noch. Auf jeden Fall, es ist ein Film für den Unterricht, für den Musikunterricht. Ja, nicht nur für den Musikunterricht. Aber das werden wir alles nachher besprechen. Wir reden heute, herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, wir reden heute über Fantasia aus dem Jahre 1940. Plor hat ihn vorgeschlagen. Den dritten abendfüllenden Spielfilm von den Walt Disney Studios aus dem Jahr 1940 nach Schneewittchen und Pinocchio und einer der großen Vertreter des Golden Age des Zeichentrickfilms. Wobei man sagen muss, dass wahrscheinlich unser Eindruck, den wir gerade haben, unsere Erinnerung an diesen Film mit eurer sich decken dürfte, weil wirklich dieser Film so anders ist als alle anderen Filme, der hat nichts mit einer Handlung von A nach B zu tun, sondern es sind viele kleine Vignetten zu musikalischen Einlagen von verschiedenen großen Komponisten, die sehr weit weggehen von dem klassischen Erzählen. Und deswegen kommt man auch viel in die Verlegenheit, sich kleine Vignetten davon mal angeschaut zu haben, aber nicht den ganzen Film. Ja. Den Eindruck habe ich nämlich auch, wenn ich zurückdenke, dass ich vor allem die Entstehungsgeschichte der Erde gesehen habe und The Sorcerer's Apprentice, also der Zauberlehrling. Mir kam tatsächlich, abgesehen von dem ersten, wo ja wirklich einfach nur diese Visualisierung von Musik ist, kamen mir alle einzelnen Zeichentrick-Episoden. Es gibt ja doch insgesamt, wenn man es unterteilt, kommt man dann auf insgesamt 8. Kamen mir alle bekannt vor, kannte ich alle, habe ich alle schon mal irgendwie gesehen. Ja. Ich war wirklich so, der Rahmen kam mir nicht so bekannt vor. Vielleicht habe ich den Rahmen auch immer so ein bisschen vergessen, verdrängt, aber ich glaube, es liegt auch tatsächlich daran, dass ich diesen Film vor allem so in Bruchstücken genossen habe. Oh, das ist die Macht der Verdrängung eines Kindes. Und auch, es gab ja auch geschnittene Fassungen, ne? Der wurde ja auch teilweise runtergekürzt. Das Original, das was jetzt auf Disney Plus auch zu sehen ist, dauert ja 2 Stunden. Das ist ja der längste Disney-Film. Ja. Vor allem für die damalige Zeit eigentlich kaum vorstellbar, gerade vor allem auch für die damalige finanzielle Situation, in der sich die Disney Company befand, ist es ja ein Mammutprojekt und extrem waghalsig. Ja. Und es war ja auch mitverantwortlich dafür, dass Disney in eine extreme finanzielle Krise geraten ist in dieser Zeit, auch mit anderen Sachen und auch ein Grund dafür, dass Dumbo, der danach kam, nur noch 60 Minuten gedauert hat und der kürzeste Disney-Film ist. Es ist so, dass sie ziemlich Oberwasser hatten, muss man sagen, wegen Snow White. Ja, aber das hat ja, genau, Snow White war ein enormer Erfolg gewesen. Ja. Aber sie haben dann ja Pinocchio zum Beispiel, extremer Kritikerliebling, hat nicht viel Geld eingespielt. Oh, das weiß ich gar nicht ganz genau. Aber die sind ja gleichzeitig entwickelt worden. Also sie konnten sozusagen noch nicht wissen, wie Pinocchio abschneiden würde und haben währenddessen Fantasia schon entwickelt. Das Problem von Disney in der Zeit war, Disney war extrem ambitioniert, also Walt Disney. Ja. Wir reden aus der Zeit, als Walt Disney noch die Produktion fest in der Hand hat und alles kontrolliert hat. Also der Mann. Der Mann dahinter, hinter der Disney Company. Und die Disney Company war noch nicht so alt und die hatten, als sie angefangen haben, haben sie ja immer diese Kurzfilme gemacht und diese Silly Symphonies. Ja. Und die haben Geld gebracht, die waren auch erfolgreich, die waren extrem bekannt, aber die Kinos haben für die Kurzfilme nicht so viel bezahlt. Ja. Weil einfach, das waren halt die Vorfilme, ne? Dafür hat man nicht so viel Geld gekriegt. Deswegen hat sich Disney auch unter anderem überhaupt dafür entschieden, mal auf Langfilme zu setzen, weil Langfilme einfach mehr Geld bringen. Und das Ding war halt auch, Disney war ambitioniert. Das heißt, ja, das Geld, was die verdient haben mit ihren Kurzfilmen, hat ja investiert in neue Techniken, in Experimente und so. Und dadurch hat sich Disney eigentlich immer, die Disney Company, ganz lange, auch noch in den 40er Jahren, zum einen so am Rande des Bankrotts bewegt, weil viel reinvestiert wurde und hat auch ordentlich Schulden gemacht. Ne? Anfang der 40er Jahre war die Disney Company richtig verschuldet. Da hat Snow White, der viel Geld gebracht hat, auch nicht mehr so viel nachgewirkt. Aber sie hatten einen richtig guten Ruf. Sie hatten einen enorm guten Ruf. Sie waren so bekannt und gleichzeitig waren sie aber wirklich, sie waren finanziell immer so an der Grenze. Ja. Und dann so ein Projekt wie Fantasia zu machen, das einfach verdammt viel Geld verschlingt, ist schon also erstmal Respekt dafür überhaupt so. In diesem Lichte lässt sich ganz anders sehen, dass Stokowski, der Dirigent der ganzen Geschichte ist, damals angeboten hat, es kostenlos zu machen. Ja. Der war von der Idee so begeistert, das ging damals nur erstmal um den Zauberlehrling mit Mickey Mouse. Da war die Idee eben einfach, klassische Musik zu nehmen und die Geschichte dann über Animation zu erzählen, die in dieser Musik irgendwie drinsteckt und beim Zauberlehrling ja auch tatsächlich sehr, sehr konkret schon existiert, die Geschichte. Und Stokowski war so begeistert von der Idee, dass er gesagt hat, komm, wir machen das, ich komme einfach vorbei, wir machen das, ich brauche dafür kein Geld. Und er hat am Ende für das ganze Projekt $5,000 bekommen, also nicht kostenlos, aber dass er das überhaupt angeboten hat, ne? Ja. Das ist so ein, dass alle mit Disney im Grunde etwas verbinden, was mehr mit Kunst und Experimenten und mit wir wollen alle was nach vorne bringen zu tun hat, als mit Geld. Das ist heute ja auch nicht unbedingt der Fall. Ja. Beziehungsweise vielleicht inzwischen so langsam wieder, weil es dann um die Revolution ging, dass man sich wirklich mal mit den Kulturen beschäftigt, die man da darstellt. Da ist dann vielleicht ein Umdenken passiert und da geht es dann vielleicht auch nicht nur um Geld, aber zwischendurch hatte man das Gefühl, dass Disney doch sehr eher am Geld hängt als an der Kunst. Ja, wobei ich würde sagen, dass es für diese Zeit ist es einfach allein dadurch ausgeschlossen, dass er halt wirklich große künstlerische Wagnisse eingegangen ist. Ne? Volle Kanne. Also natürlich hat Disney auch auf den Langfilm gesetzt, weil Langfilm mehr Geld versprochen hat. Ja, natürlich. Aber der hat Langfilm als Zeichentrick versucht in einer Zeit, in der alle gesagt haben, das wird nichts. Ja. Keiner guckt sich 80 Minuten einen langen Zeichentrickfilm an. Aber er war ja auch derjenige, der überhaupt die Kurzfilme überhaupt erst populär gemacht hat. Ja. Die waren so 6 Minuten, ne? 6 Minuten Silly Symphonies. Mickey Mouse oder Donald oder so, die sich über irgendwas aufregen und ein kleines Abenteuer erleben. Sehr süß. Aber das wurde ja wirklich von denen ins Leben gerufen. Ne? Walt Disney hat das überhaupt erst populär gemacht. Es gab zwar andere Leute, die Animationen gemacht haben, aber nicht in der Form. Nee, und vor allem die es gemacht haben, waren dann ja alle Nachahmer. Ne? Also die Merry Melodies, die wir auch alle sehr schätzen, die Looney Tunes, die waren natürlich einfach komplett inspiriert von Disney. Auch typisch mit Maskottchen und mit lustigen Tieren. Und wir haben so eine Gruppe an Figuren, die wir immer wieder einsetzen. Ja. Disney hat das alles vorgemacht. Und wenn wir uns in dem Zeitraum bewegen, in dem Fantasia entstanden ist, Mickey Mouse war gerade mal 12 Jahre alt. Ne? 1928 kam Steamboat Willie raus, der erste große Mickey Mouse Kurzfilm. Ja. Und gleichzeitig war Mickey Mouse schon Ikone geworden und war eigentlich schon so das Symbol der Disney Company. Aber nicht Ikone genug anscheinend, weil Walt Disney gesagt hat, ich könnte jetzt die oder die Figur da an den Zauberlehrling setzen, aber eigentlich will ich unbedingt Mickey Mouse wieder nach vorne bringen, weil Donald hat ihm ein bisschen die Show gestohlen. Ja. Donald Duck wurde so beliebt, dass Walt Disney, der ja auch Mickey Mouse gesprochen hat, was vielleicht ein Grund sein könnte, gesagt hat, ich muss Mickey Mouse wieder weiter nach vorne bringen. Ja. Das Problem mit Mickey Mouse war tatsächlich, als Mickey Mouse erfunden wurde für die Silly Symphonies in den ersten Zeichentrickfilmen, war Mickey Mouse so ein totaler Troublemaker. Das war eine wilde Figur, der hat Quatsch gemacht, der hat alles kaputt gemacht. Und je bekannter die Figur wurde, umso mehr wurde sie so, naja, verweichlicht nicht, aber so doch so schon so gut bürgerlich. Ja, nett, genau. Ja. So, damit sich jeder mit ihr identifizieren kann. Ja, ja. Und irgendwann wurde Mickey Mouse mehr und mehr einfach zum Symbol und zu der Figur, die irgendwie, mit der sich jeder identifizieren kann. Die so ein bisschen die Ratio ist. Wir haben den verrückten Donald, wir haben den dummen Goofy, wir haben den wilden Pluto und so weiter. Und dann haben wir aber Mickey Mouse, das ist irgendwie so die Stimme vom einfachen Mann von der Straße. Ja. Aber dadurch verliert sie natürlich total Appeal. Ja. Und Mickey Mouse war in der Zeit als Symbol total beliebt und berühmt, aber als Figur nicht mehr. Als Figur wurde der auch immer weniger eingesetzt, weil er nicht so spannend und nicht so witzig war wie Donald Duck zum Beispiel. Den wollten die Leute sehen. Der war wild, der war laut, der hat für Slapstick gesorgt und für Ärger. Kannst du Donald Duck imitieren? Mit seiner Stimme? Nee, nicht wirklich. Ich find's immer toll, wenn das Leute können. Ich kann's auch nicht. Und das Ding war eigentlich ein großer Comeback-Versuch auch von Mickey, was Disney ursprünglich entwickelt hat. Und das war wirklich nur dieser eine Film, dieser Zauberlehrling. Ja. Und dann drumherum ist dann aber natürlich unter anderem durch das Mitwirken von Stokowski, ja, der ja auch ein experimentierfreudiger Musiker war. Ja. Der war auch damals schon verschrien, dass er eigentlich so, dass er klassische Musik zu Pop macht, zu Mainstream macht, dass er das kaputt macht, weil er die Tradition nicht zu würdigen weiß. Aber er war wahnsinnig berühmt. Es ist unglaublich. Ja, der war auch total beliebt. Ich kann es dir gar nicht mehr vorstellen, dass irgendein Dirigent eines klassischen Orchesters einmal so eine Berühmtheit erlangen würde wie er, aber es ist auch eine andere Zeit gewesen. Also heute ist es natürlich eine andere Nummer. Ich erinnere mich noch an bestimmt berühmte Dirigenten in Leipzig im Gewandhausorchester, aber das ist eine lokalpatriotische Sache. Yeah. Das hat nichts damit zu tun. Anthony Stokowski war ein Popstar. Aber wirklich? Der hat freihändig dirigiert, ohne Taktstock, ne? Mhm. Das war einfach, der hat Shows gemacht aus seinen Sachen. Der hat das Orchester beleuchten lassen in bestimmten, in verschiedenen Perspektiven und so weiter, hat damit gespielt. Ja. Und das fanden die Snobs, die gerne sich klassische Musik anhören, fanden das nicht geil. Ja. Und die Snobs, die sich gerne klassische Musik anhören, fanden auch nicht geil, was dann in dem Film passiert ist, nämlich, dass die Stücke gekürzt wurden, dass Zeichentricksequenzen untergelegt wurden, die nichts mit der Handlung der ursprünglichen Stücke zu tun hatten und dass das Ganze halt so ein bisschen so zu einer Klassik-Travestie wurde, wenn man es so richtig fies sagen will. Oh, ist das gemein. Dabei wollte Disney genau das Gegenteil. Ne? Ich habe das Gefühl, und ein bisschen wird das von Zitaten unterstützt, aber auch noch nicht 100%. So das Gefühl, dass Walt Disney mit diesem Film einen Punkt machen wollte, indem er sagt, unsere Kunstform der Animation ist ebenbürtig mit der großen Kunst der klassischen Musik. Ja. Wir wollen die Anerkennung, die die klassische Musik hat. Und es steht in der Tradition von der Disney-Kunst, nicht erst seit Snow White, sondern seit viel früher, dass Disney immer gesagt hat, Zeichentrick ist mehr als einfach nur Belustigung von Kindern. Ja. Ich mache jetzt einen abendfüllenden Film, der sich an Märchen orientiert. Leute, ich will jetzt jedes Jahr 2 Filme produzieren, die sich an klassischen Märchen orientieren, die diese Geschichten neu rausbringen für die ganze Familie. Ja. Das ist nicht das, was ihr erkennt als alberne Cartoons. Das wird wirklich Kunst im Zeichentrick gewandt. Das ist natürlich sehr größenwahnsinnig war. Der Plan, wirklich dieses Ding auch jedes Jahr zu ergänzen mit neuen Musikstücken, mit neuen Animationen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, was finanziell völlig unmöglich war, weil auch die Technik, die sie da, oh Gott, das müssen wir alles besprechen. Oh Gott, wie Disney war ja so technikgeil, das war mit bei Schneewittchen, der Film wäre fast nicht fertig geworden, weil sich während sie produziert haben, sich neue Technik entwickelt haben, Disney gesagt hat, okay, dann müssen wir wieder bei Null anfangen. Das ist ein krasser Typ, oder? Also Walt Disney, ich habe mich damit so lange nicht beschäftigt, aber jetzt in der Recherche ist mir nochmal klar geworden, was für ein krasser Geschäftsmann, aber auch was für ein krasser, leidenschaftlicher Künstler das war. Was der wollte, was er immer gedrängt hat und wo er hin wollte und dass der nicht in den ersten Jahren schon bankrott gegangen ist und unter der Brücke gestorben ist, ist ein Wunder. Ja, und es war mehrmals kurz davor, wie gesagt, auch in der Zeit, die hatten so oft finanzielle Probleme. Ja. Aber ein unglaublich charmanter Mensch. Ja, und zu seiner Politik sagen wir jetzt mal nichts. Nein, dupdidu. Ja, aber wirklich dieser Größenwahn ist total spannend, ne? Die wollten da ja wirklich eine Broadway-Show draus machen. Ja. Und das Ding, das sehen wir dann auch, ist ja auch wirklich so inszeniert, dass es für die Bühne inszeniert ist. Sie wollten umherfahren mit dem Teil das aufführen in großen Häusern. Beziehungsweise eigentlich war der ursprüngliche Plan ja gar nicht, dass sie damit rumfahren, sondern sie wollten es halt fürs Kino machen und dann haben sie festgestellt, ja, aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen besseren Sound haben. Und dann kam der Erfindergeist hoch und so und dann haben sie eine Vorform von dem, was wir heute als Surround Sound im Kino kennen, entwickelt, damit man besser weiß, wo kommen denn die Geigen her und da kommen noch die Klaviersachen her und so, dass man ein Gefühl für Raum hat, damit man möglichst nah sich dem Orchester fühlt, das halt nicht da ist, das nur über die Boxen kommt, aber er wollte unbedingt so realistisch wie möglich das klingen lassen, was eine ehrenwerte Sache ist, aber wahnsinnig teuer und wahnsinnig schwierig war. Er hat 1/5 des gesamten Budgets für diesen Film nur für diesen Fanta-Sound, wie er es genannt hat, rausgegeben. Ja. Fanta-Sound. Das hat sich natürlich nicht durchgesetzt in der Form, weil es einfach, es hatte keiner. Kein Kino dieser Welt wusste, wie er mit diesem Sound umgehen soll. Es war völlig unmöglich. Und dann haben sie gesagt, ja, dann müssen wir mit unserem eigenen System rumreisen. Dann müssen wir eine Roadshow machen. Ja, das Ziel war dann wirklich, dass dann verschiedene Lautsprecher aufgestellt wurden in den einzelnen Kinos. Ja. und die sind auch davon ausgegangen, wir machen daraus ein wirkliches Erlebnis. Wir machen Programmhefte. Ja. Das ist wie wenn du in die Oper gehst. Du kriegst ein Programmheft, da gibt's dann Texte, da gibt's dann Bilder. Ja. Dann, wir erwarten einfach, dass es Sekt und Champagner gibt und die Leute wirklich dahin gehen, am besten noch im Anzug und im Abendkleid und ein großes Erlebnis haben, ein großes Konzerterlebnis. Ich bin voll das Zielpublikum dafür. Ich wäre so gerne dahin gegangen. Ich stehe so auf diesen überambitionierten Ansatz. Echt mal. Und wenn man die Bilder... Die wollten Smell-O-Sound. Was war, oder wie hieß das? Smell-O-Vision. Smell-O-Vision. Smell-O-Vision. Die wollten wirklich am Ende bei Ave Maria noch Gerüche in die Zuschauer hineinbringen. Meine Güte, das haben sie gelassen. Krass. Aber wenn man die Bilder sieht von diesen Realfilm-Szenen, die wir sehen, wo wir dieses Orchester in den Konturen haben, dann merkt man das auch total. Es ist das Gefühl von einer Bühne. Ja. Du guckst aus dem Publikum auf diese Bühne, wo du die Schattenumrisse siehst von den einzelnen MusikerInnen, wie sie da sitzen und wie sie ihre Instrumente stimmen und so weiter. Und es fühlt sich dann ja auch sehr plastisch an, wenn zum ersten Mal Deems Taylor reinkommt als Erzähler und sagt, wir haben jetzt hier ein besonderes Erlebnis. Das schienen sie auch für nötig zu halten, dass jetzt gesagt wird, was jetzt passieren wird, werden verschiedene Episoden sein zur Musik. Man kann das so machen, man kann das so machen. Jetzt kommt das so. Es war so ein bisschen educational, wo ich auch so ein ganz bisschen denke, total. Braucht es das? Ich weiß ja nicht. Das sind die Momente, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Ich habe das gesehen und dachte, wirklich? Hat der so viel geredet? Ja. Und der leitet ja jede einzelne Vignette ein und erzählt, was da drin passiert von Anfang bis Ende. Die haben den Spoiler in den Film eingebaut, weil immer wieder, der ist toll, ne? Der ist sympathisch auf seine trockene Art. Ja. Aber du fragst dich jetzt mal, uff, musst du mir gerade das Erlebnis spoilern? Wirklich? Ist das der richtige Zugang? Sie haben sich offensichtlich genötigt gefühlt, etwas zu erklären, weil sie dachten, das Johannes, versteht keiner. Johannes, möchtest du Tee? Oh, es gibt Tee. Oh, Plor hat Tee gemacht. Dass sie sich genötigt gefühlt haben, gib mal deine Tasse her. Danke dir. Dass sie sich genötigt gefühlt haben, wirklich zu erklären, was da jetzt passiert. Entweder fühlten sie sich wirklich so in einem Innovationsfeld, wo man sagt, oh, das hat noch nie irgendjemand gesehen und keiner kann irgendwie auch nur im Entferntesten interpretieren, während er da sieht, was da passiert. Oder sie, es ist eine pretentious Sache. Nee, ich glaube, es ist nicht pretentious. Ich glaube, es ist wirklich auch ein bisschen die Angst davor, dass das Publikum überfordert. Gerade weil sie ja auch sehr viele abstrakte Stücke drin haben. Sie starten mit einem abstrakten Stück. Ne? Das stimmt. Und es wirklich eine seltsame Entscheidung ist, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, aber ich glaube durchaus gerechtfertigt. Also mal unabhängig von der Qualität dieses Stücks, finde ich es durchaus gerechtfertigt zu sagen, im Mittelpunkt dieses Films steht die Musik und deswegen starten wir erstmal mit Musik. Du siehst als erstes das Orchester, dann siehst du, wie aus der Musik abstrakte Bilder entstehen und erst im Nachklang, in dem zweiten Vignette, was wir dann zeigen, siehst du, wie aus diesen abstrakten Bildern konkretere Bilder werden. Also der Ansatz ist vollkommen nachvollziehbar, ne? Und zwar ist das wirklich dieser Ansatz, den dieser Typ auch fährt, während er erzählt, nämlich dieses educational Ding. Ich erzähle euch jetzt, wie die Entwicklung ist, was unser Gedankenkonstrukt dahinter war und so weiter. Aber man hat das Gefühl, in der Schule zu sitzen. Total. Es hat ganz auf diesen Schulaspekt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Stücke, die wir gezeigt kriegen, eine sehr große Bandbreite sind. Von 17. Jahrhundert ist, glaube ich, das älteste bis zum 20. Jahrhundert. Und dass wir kurz erklärt kriegen, wer die Musiker sind, die das gemacht haben, woraus das Stück kommt. Und dass dann gesagt wird, und jetzt kommt was, aber jetzt kommt unsere Visualisierung, die nichts mehr mit dem ursprünglichen Stück zu tun hat. Ja. Und dadurch fühlst du dich schon sehr in so eine Lehrsituation versetzt. Ja, voll. Und das hat mich auch überrascht, weil ich hatte den Film in Erinnerung, als durch die einzelnen Segmente als viel trippiger, abstrakter und weniger erklärt. Und so hast du das Gefühl, naja, du wirst so ein bisschen aufgefangen und du wirst durchgeführt. Du hast wirklich deinen Programmführer. Ja. Also die Frage ist, stört uns das wirklich oder stört uns das nicht? Ich habe oft gedacht, ich finde es schade, dass gespoilert wird. Ja. Ging mir auch so. Aber was ich trotzdem interessant fand, war das Grundgefühl, die Haltung, die dadurch entsteht. Nämlich dieses, ich will aber auch, dass euch klar ist, dass ihr einer Kunstveranstaltung beiwohnt. Ich verstehe den Gedanken, weißt du? Ich glaube, es wäre ja eigentlich noch viel mehr Kunst, wenn nichts erklärt werden würde. Ich finde Deems Taylor wirklich toll, aber wenn man ihn einfach rausschneiden würde, dass er mal wirklich harten Cut machen würde und einfach nur das von Deems Taylor wegmachen würde, vielleicht wäre das künstlerisch noch ein Stück stärker, noch ein Stück mehr Erlebnis und weniger Schule, mehr Erlebnis. Ja, vielleicht, aber andererseits natürlich, ja, es tut gut, das kurz zu hören. Wenn Deems Taylor kommt und sagt, wir spielen jetzt Toccata und Fugue in D-Minor von Johann Sebastian Bach und es wird abstrakt sein. Bereitet euch darauf vor. Hm. Das werden einfach nur Farben und Symbole sein. Das ist auch eine Art, wie man Musik visualisieren kann. Hm. Dann ist es natürlich leichter, das zu gucken, einfach weil man weiß, was auf einen zukommt. Zukommt. Man weiß, da kommt jetzt Musik mit abstrakten Bildern. Ja. Und die Bilder sollen einfach nur dazu dienen, die Töne weiterzutragen. Da sind wir schon im ersten, aber ich würde gerne noch kurz den Schritt zurück machen, dass dieses Orchester, was da ist, wahnsinnig gut beleuchtet ist. Ne? Es macht ja diese wundervolle Schattenwelt auf. Ja. Und dann hast du ein paar Details von Leuten, die sich gerade setzen in Schattenformen und dann wird es auch hinten an die Wand nochmal projiziert und so. Es ist eine gute Lichtsituation und ich finde es total schön, weil das dieses vom Konkreten ins Abstrakte hineinführende ist. Also es holt uns sozusagen ab in unserem eigenen Kinosessel, wie wir mit einem Haufen Schatten umgeben, da sitzen und gucken. Ja, jetzt befinden wir uns natürlich im Jahr 2024 und das Ding ist digital remastered und überarbeitet und für Disney Plus aufbereitet und so weiter. Und das ist auch mit daran schuld, dass das Gefühl so ist, das ich habe. Nämlich, wow, das sieht nicht nach 1940 aus. Oh, krass. Also was für starke Bilder dafür, dass wir das ist 1940. Ja. Das finde ich wirklich krass. Also das haut am Anfang wirklich rein, wenn man sich bewusst ist, wie alt das Ding ist, was man da sieht, nämlich über 80 Jahre. Ja. Und dann diese Bilder sieht. Es ist unglaublich. Vielleicht können wir den Hintergrund von diesem Deutschen mal mit reinbringen. Oskar Fischinger. Den haben sie da mit reingeholt. War das für den ersten Teil schon? Ich glaube, es war das Abstrakte, weil sie vom Abstrakten reingehen. Oskar Fischinger war einer, das müsst ihr mal googeln, auf YouTube gibt es ein paar interessante Videos. Oskar Fischinger hat sehr abstrakte Videos gemacht, Animationsvideos gemacht. Und es war so ein Avantgarde, das war so, das brodelte so in Europa, so, dass man sowas macht. Und Disney hat so rübergeschielt und hat gedacht, irgendwie interessant. Warum sind wir da nicht drin? Warum machen wir das nicht? Ja. Und haben aber festgestellt, ja, wir haben aber keine Plattform dafür. Snow White wäre nichts dafür. Also das geht nicht, können wir nicht machen. Aber da hatten sie es plötzlich und dann haben sie sich wirklich Oskar Fischinger rangeholt und haben gesagt, komm, wir erarbeiten was zusammen. Und dann war der aber so abstrakt, dass sie ihn nach und nach wieder rausgekickt haben, weil er einfach, er hat keinen Sense of Place gebracht und keine emotionale Bindung zu dem, was da passiert, sondern es war wirklich sehr, sehr, sehr künstlerisch abstrakt. Und ich find's ganz toll, was er macht. Aber ich kann verstehen, dass Disney das, um es böse zu sagen, amerikanisieren wollte. Das ist vielleicht auch wirklich so das Motto dieses gesamten Films, dass Kunst genommen wird aus der Hochkultur, aus der Avantgarde, aus dem Experimentellen, dass das wirklich alles genommen wird, aber dass es irgendwie aufbereitet wird für ein größeres Publikum, für die Familie. Weil sie haben das Abstrakte mit drin und es ist ja wirklich auch das, was Fischinger gemacht hat. Sie haben Farben und Bilder und zu der Musik, zu diesem Bachstück, aber es ist eben doch auch ein bisschen, es hat so ein bisschen dieses Zeichentrick-Flair. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber gerade bei dem ersten Stück habe ich dann das Gefühl, man merkt, wie sie sehr schnell von dem minimalistischen Abstrakten hin zum bunten, lebendigeren kommen. Also irgendwie gibt es so diesen Schnitt von der Avantgarde zum Pop, der irgendwann stattfindet. Ja. Und dann fühlst du dich auch plötzlich so durchaus aufgehoben. Es geht, sagen wir so, es wird sehr schnell Disney. Ja. Also wirklich schrille Farben, auch krassere Farben als vorher, ne? Also es ist auch nochmal ein Schritt mehr gewesen damals. Die haben tolle Farben geschaffen und eine vibrant nennt man das, so dieses sehr lebendige einfach, ne? Was Oskar Fischinger nicht hatte, muss man sagen. Das ist ganz interessant, weil Walt Disney ja durchaus auch Interesse an düsteren Bildern hatte. Als er Schneewittchen gemacht hat, wurde ihm ja gesagt, Walt, du kannst diese bunten Farben, die du in den Cartoons hast, die kannst du nicht benutzen. Die kannst du nicht 80 Minuten dem Publikum vorsetzen. Das ist zu viel. Das ist zu bunt und zu grell. Und dann hat Disney angefangen, sich mit verschiedenen Kunstepochen auseinanderzusetzen, aber auch so mit europäischem Kino und europäischer Kunst, um zu gucken, dass er diese düsteren Farben trifft. Und das sieht man bei Schneewittchen ja ganz doll. Stimmt, ja. Dass es teilweise total krass entsättigt ist und dass es diese düsteren Szenen gibt, wo es fast schon so ein Schwarz-Weiß-Feeling ist. Ja. Der Farbfilm war ja auch noch nicht so alt in der Zeit, ne? Ja. Was dazu gesagt werden. Viel der Tonfilm war auch noch relativ jung in der Zeit, ne? Also Steamboat Willie war der erste Zeichentrick-Tonfilm. Wahnsinn, Weil Disney den Jazzsinger geil fand, hat er gesagt, okay, dann machen wir jetzt Mickey Mouse als Tonfilm. Was auch voll Sinn ergibt. Und es gibt auch hier voll Sinn, weil Disney, also Walt Disney und alle seine Animatoren, die er beschäftigt hat, die immer darauf eingeschworen sind, dass das immer musikalisch ist quasi. Egal, ob das ein Tonfilm ist oder nicht, aber die Animation an sich hat etwas Musikalisches. Ja. Sie hat ein Timing, das der Musik einfach wahnsinnig ähnlich ist. Und dann ist das der Schritt, die Musik wirklich mit reinzunehmen, total easy. Dann ist es einfach nur logisch, dass wenn der Tonfilm da ist, nutzt man den natürlich. Und Walt Disney ist sofort aufgesprungen und Walt Disney ist auch später dann auf Technicolor sofort aufgesprungen und hat da gleich gesagt, hier, 2-Jahres-Vertrag, hier, exklusiv, ich mach das. War wirklich immer vorne, ja. Ganz vorne mit. Man darf das nicht vergessen, Walt Disney war, und das klingt so komisch, wenn man sich anguckt, was für Werke von Disney entstanden sind. Walt Disney war Avantgardist auf seine Art und Weise. Ja. Jetzt haben wir ja tatsächlich hier das älteste Stück. Das ist von Bach, das ist von 1703. Ja. Das älteste Stück, was verarbeitet wird. Ja. Und auch von Bach selbst wiederum ein Jugendwerk. Ne? Also nochmal 500 Jahre jünger. Und dann dieser Versuch, das Moderne mit reinzubringen. Das ist ja das, was wir den ganzen Film über haben. Ist es gelungen? Also schafft es das Moderne? Macht das die Musik, ergänzt das die Musik? Erweitert das die Musik? Macht es die Musik kaputt? Oder drängt es in den Hintergrund? Ich habe aufgeschrieben, dieses Stück ist der Beweis dafür, dass die Unterteilung in E- und U-Musik völliger Nonsens ist. Oh, ja. Weil es wird ja ganz viel, in der DDR wurde ganz viel danach eingeteilt. Ich weiß nicht, wie das im Westen war, aber man hört es ja immer noch so ein bisschen. E- und U-Musik waren bei uns auch gängige Begriffe. Gängige Begriffe, E im Sinne von ernste Musik und U von Unterhaltungsmusik. Und dann ist Elvis Presley in Unterhaltungsmusik gegangen und ernste Musik ist halt Bach, ne? So. Bach, Mozart, Beethoven und sonst kennen sie meistens nichts. Ja. Und diese Unterteilung fand ich immer schon scheiße, aber in diesem Fall, man sieht es einfach, wie man dann nur einmal draufdrücken muss an die richtige Stelle und feststellt, oh nein, stimmt, es ist nicht einfach nur E-Musik, es ist U-Musik und vice versa. Es gibt diese Unterscheidung einfach nicht. Das kannst du nicht bringen. Und Walt Disney hat es total geschafft, das diese Welten zusammenzubringen, finde ich, in diesem Stück. Ich finde es total schön. Es ist ja in den 60ern hatte dieser Film ja so ein kleines Comeback bei den Hippies und bei den Pilzeessern und LSD-Freunden und so weiter, ja. Weil es so trippig ist. Und ich finde, bei diesem ersten Teil sieht man das total. Das ist sowas auch so zum Zurücklehnen und sich so ein bisschen wegtragen lassen. Das kann man auch als langatmig empfinden, weil es sind 15 Minuten oder so. Ja, nicht ganz 15 Minuten. Ja. Einfach nur abstrakte Bilder zur Musik. Aber so abstrakt sind sie dann auch nur wenig. Nee, es ist einfach Visualisierung von Ton, ne? Ja. Und es trägt aber einfach. Man wird so davongetragen, man guckt hin und man merkt, wie man so in so einen leicht dämmerigen Zustand kommt und das gleichzeitig irgendwie total schön findet und genießt. Ja. Und dann gibt es ja auch immer wieder diese Aufregungen und immer wieder diese musikalischen Brüche und ja. Also ich finde es auch total schön. Dafür, dass es wirklich einfach mal 10 Minuten abstrakte Bilder mit Musik ist. Und ich glaube, er sagt das ja auch, unser Moderator. Das ist, was geht einem durch den Kopf, wenn man diese Musik hört? Und wenn man sich wirklich auf die Musik einlässt und dann irgendwie, ne, so. Und in diesem Fall ist es vielleicht nicht immer das, was mir in den Kopf gegangen wäre, weil das ist nämlich tatsächlich etwas, was dann das Risiko ist, was Walt Disney eingeht. Dass er seine Visualisierung hat, aber damit die Fantasie des Zuschauers begrenzt. Ja, ja. Das ist wie bei jeder Verfilmung von einem Buch. Ja. Und ich sitze tatsächlich, weil ich mit klassischer Musik relativ viel anfangen kann und schon immer anfangen konnte und auch schon als 14-Jähriger da gesessen habe und klassische Musik gehört habe, dass ich immer wieder denke, ja, da hätte ich vielleicht, da wäre ein Blau besser gewesen oder ja. Da wäre irgendwie, weiß ich nicht, da hat man eine andere Fantasie, man hat einfach eine eigene Fantasie. Die schrecklichsten doch. Kunden für jeden Webdesigner. Ja, genau. Könnte das nicht blau sein? Und plötzlich bin ich der Künstler, der davor sitzt und sagt, nein, also hier an der Stelle müsste aber so ein Tucken mehr Grün rein oder mal, oder das muss früher kommen oder das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dass ich überhaupt in die Lage gerate, mit dieser Fantasie an dieses Teil ranzugehen, spricht Bände dafür, dass er wirklich es schafft, bei mir was anzuknipsen. Ja. Ist toll. Nochmal, auch mit dem Kommentar, mit dem einleitenden Kommentar von Deems Taylor, es ist ziemlich tough, ziemlich mutig, den Film so zu starten, weil du verlierst Publikum, ne? Ja, die haben... Nicht jeder kommt damit klar, dass du Farben hast, die zur Musik tanzen. Das Ding ist, die haben dafür bezahlt, die bleiben. Du darfst nicht unterschätzen, wie groß die Macht des Geldes, das man verliert an der Stelle ist. Es ist nicht wie heute beim Streaming, dass man zu Hause sitzt und denkt, ich schalte mal zum nächsten Film. Nein, du hast Geld dafür ausgegeben. Du hast ja ein Smoking angezogen, weil die gesagt haben, du musst fein sein. Oder du schläfst ein. Oder du schläfst, oh ja. Oh. Und das wäre, glaube ich, für Walt Disney genauso schlimm, wie wenn die Leute gehen oder ihr Geld zurück wollen. Und ich befürchte, es saßen wirklich ein paar Leute da. Oh. Also ich meine, was du allein in Opern, wenn, ich weiß nicht, wie oft ihr in die Oper geht, aber wenn ihr ab und zu mal in die Oper geht, dann schaut euch mehr im Publikum um. Ihr seht immer mal schlafende Leute. Vor allem so, weiß nicht, es gibt ja Leute, wo man schon an der Haltung sieht, dass die wegen ihrer Begleitung da sind. Mhm. Und das sind dann die, die als erstes anfangen, schnarchend da zu sitzen. Oh, das ist aber gefährlich, wenn du mit der Begleitung danach noch eine schöne Zeit haben willst. Ja, genau. Wenn du in ihrem Lieblingsstück einschläfst, das kann böse nach hinten losgehen. Naja, gut. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das in den Roadshows, die sie hatten, sind ja über 2 Jahre getourt damit. Also, ja. Und dass das passiert sein könnte, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kannte das Stück nicht. Vielleicht noch dazu gesagt von Bach, das Originalstück. Ich kannte das nicht. Mhm. Und damit nimmt es auch so ein bisschen so eine Sonderstellung ein, weil sonst kannte ich bin kein großer Klassikhörer, aber sonst kannte ich die Stücke. Ja. Außer das Ponchielli-Stück, was viel später nochmal kommt, das kannte ich auch nicht. Hm. Aber ich kann es nicht mehr auseinanderhalten, weil ich den Film einfach, ne? Ja. Man hat ihn gesehen als Kind und dann irgendwie ist das präsent. Also ja. Mir zumindest. Vielleicht ist es auch das Stück, an das ich mich am wenigsten erinnern konnte. Ich wusste nicht mehr, dass es am Anfang so 10 Minuten tatsächlich einfach nur Farben und Töne gibt. Ja. Beim zweiten, was jetzt kommt, die Nussknacker-Suite von Tschaikowski. Daran konnte ich mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern. Da wusste ich irgendwie, dass es so dieses Jahreszeiten-Ding gab und diesen Tanz der Feen und diese verschiedenen Tiere und die verschiedenen Pflanzen und so weiter. Warum zur Hölle gibt's keinen Nussknacker? Es gibt keinen Nussknacker in dieser Animation. Total irritierend. Und er sagt's ja auch am Anfang fast entschuldigend. Genau. Ja, Leute, das kommt aus dem Nussknacker, das kennt jeder. Die Bilder kennt jeder und die Bilder assoziiert jeder mit diesem Song. Wir machen jetzt was komplett anderes draus. Pass mal auf. Alter, ich will Nussknacker. Das heißt Nussknacker-Suite. Und ich finde es tatsächlich auch mutig, dass sie sowas Bekanntes nehmen. Ja. Und wo man auch ganz klar diese Ballettbilder im Kopf hat, bei der Suite, wo ja einmal alles angespielt wird, was irgendwie im Nussknacker 1892, Tschaikowski, gespielt wird. Das ist ja dieses Suite, ist ja wirklich so das Best-of des Stückes, des Balletts, wo einfach einmal alles reinkommt. Und dann verzichten sie komplett auf jeden Nussknacker-Kontext und zeigen einfach Natur und Feen, tanzende Pilze. Das muss ich mal sagen, die Pilze, mit diesem kleinen Pilz in der Mitte, das ist der Hammer. Ja. Das gehört zu den Besten. Die schaffen es, ohne Gesichter zu leben. Absolut zu leben und einen Charakter da reinzubauen, wo man genau weiß, wie der drauf ist. Der Kleine, der sich ein bisschen aufspielt, der sich schon sehr groß fühlt und damit, da aber nicht ganz mitkommt und dann hier noch schnell dazwischen und dann noch schnell dazwischen, aber ich bin schon da, ich bin da. Ja, ich krieg das hin. Total. So einer ist das und ich finde das so super süß und so gut gemacht. Was mich bei dieser Vignette am meisten begeistert hat, sind tatsächlich die Unterwasseraufnahmen mit diesen Transparenzeffekten und mit diesen Wasserblasen, die durchs Bild gehen und dann mit dieser Fischfrau, die diese so halbtransparent ihre Flossen hinter sich herzieht. Das ist einfach sehr schön. Ja. Und ich fand die Feen ganz spannend, jetzt auch einfach aus so historischer Sicht, weil das war das erste Mal, dass Disney nochmal mit so kleinen Feen herum experimentiert hat, was wir dann später bei Peter Pan sehen. Was ja so ein Trope auch wird für Disney, diese kleinen Feen. Ja. Bis hin zu dem Punkt, dass sie zum Disney-Logo dazugehören und dahin fliegen und den Stab einmal pling machen. Ja. Das fand ich beides total interessant. Ja. Wobei ich dazu auch sagen muss, das gehört tatsächlich zu den Stücken, wo ich zwischendurch dann doch so ein bisschen Langatmigkeit empfinde. Echt? Weil, weißt du, was krass ist? Ich das Gefühl habe, es könnte ein bisschen mehr Story sein. Weißt du, was krass ist? Ich kenne dieses Stück einfach so von verschiedenen Varianten, von verschiedenen Dirigenten. Ja. Und jeder Dirigent macht dieses Stück anders. Ja. Tempo ist immer, also du kannst aus diesem Stück unterschiedliche Sachen machen einfach. Und die haben das schon geahnt, dass sowas passiert wie bei dir. Und ich spüre in der Musik das Drängen, dass es weitergehen soll. Oh. Ich merke, dass er ein bisschen flotter macht. Ja. Und ein bisschen zu unbeschwert. Dieses Stück ist nicht ganz so unbeschwert, wie er das inszeniert, der Dirigent. Ich hätte es ein bisschen, das ist jetzt Krümelkackerei, ne? Aber so, wenn man dieses Stück kennt und denkt, ich will was von einem bestimmten Stück haben, dann hätte ich es mehr getragen gehabt. Ich hätte es lieber ein Stückchen getragener gehabt. Also noch langweiliger. Aber nur eben auf der musikalischen Ebene. Vielleicht hätten sie dann gegensteuern müssen mit der visuellen Ebene. Aber musikalisch, so, das ist das zweite Risiko, was man eingeht, ne? Man, du kennst die Stücke, du hast berühmte Stücke und dann hast du eine bestimmte Interpretation von einem musikalischen Leiter, von einem Dirigenten und irgendwie, ich kam mir so snobistisch vor dabei, weil ich gedacht habe, ach, wie so mit so einem blöden... Stokowski, was machst du da? Ja, mit so einem Wein da sitzen, ach, also ein bisschen anders hätte ich es schon noch gemacht, also wirklich. So ein bisschen dämlich. Und ich habe mich wirklich selber dabei zugeschaut, wie ich da sitze und das mache und denke, was bist du für ein Idiot, für ein Snob? Aber trotzdem habe ich gedacht, nee, nicht ganz. Leopold, ein bisschen langsamer. Komm mal zur Ruhe, genieß die Musik. Ja, genau. Ich glaube, mir kann das nicht passieren, weil ich mich dann doch stärker auf die Bilder, an den Bildern festhalte, weil ich mit den Bildern mehr verbinde, mehr anfangen kann als mit der Musik, weil ich einfach nicht so der Klassik-Nerd bin. Ich kenne das Stück natürlich. Ja. Also ich kenne Teile des Stückes. Ja. Und dann ist es aber doch halt irgendwie das Bild, was mich so vorwärts bringt. Und da muss was passieren. Ja. Und nachdem schon beim ersten das Ganze nur abstrakt war, da konnte ich es annehmen, weil es wirklich so ganz eindeutig war, du bist Untermalung für Musik. Da habe ich mich auch dadurch mehr auf Musik konzentriert. Mhm. Wenn dann aber nochmal was kommt, was keine Geschichte hat, sondern nur Eindrücke, dann gibt es einfach den Moment, wo ich denke, und jetzt das nächste bitte. Also überhaupt nicht schlimm, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich krass gelangweilt hätte dabei, aber es gibt den Moment, wo ich denke, ach, ein bisschen mehr Tempo könnte es jetzt sein. Und für mich gab's, mehr schnell zum Punkt kommen. Für mich gab es tatsächlich immer wieder genug Neues. Die Russen, die da getanzt haben, irgendwelche Blätter waren, aus denen das zusammengesetzt waren. Oder die Feen, die einfach die Farben der Blätter geändert haben, so die Herbstsequenz. Ich fand es total schön. Das war gut. Aber ich ahne, was du meinst natürlich. Ja. Klar, es passiert ja nicht wirklich irgendwie intellektuell, wirst du nicht gefordert im Sinne von, ich will eine Story erzählt bekommen. Nee, das ist auch, also ich habe mich dann einfach dabei auch erwischt, wie ich gedanklich abgestreift bin und gedacht habe, oh krass, das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, das ist der dritte Disney-Film. Ah, guck mal, diese Blätteranimationen. In welchen Filmen sieht man denn sowas Ähnliches später nochmal? Weil da ist so viel Neues im Vergleich zu Schneewittchen und auch zu Pinocchio. Ja. Also gerade die Feen, die du vorhin erwähnt hast. Genau, die Feen, aber auch die Art, wie er Natur animiert. Also weil natürlich bei Snow White ist Natur total toll animiert, wie dieser bedrohliche Wald zum Ungetüm wird. Ja. Aber oder das Meer bei Pinocchio auch. Mhm. Aber hier ist nochmal so Natur nochmal lebendiger, realistischer. Einfach, man merkt, es gibt einen Sprung von 1937 Schneewittchen zu diesem Film. Ja. Und man weiß, viele von diesen Elementen sind dann im Film später. Und dann habe ich mich halt dabei erwischt, wie ich gedacht habe, ah, wo kommt das später nochmal vor? War das bei Dumbo? Hat man das vielleicht dann bei Peter Pan gesehen und so weiter? Und dann bin ich halt weggedriftet, ne? Dann war ich plötzlich nicht mehr bei dem, was ich eigentlich soll, dass ich das genieße und auf mich wirken lasse, sondern dass ich mir Gedanken drüber gemacht habe, was das bedeutet im Kontext, im historischen Kontext. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Es ist wie bei einer guten Therapie. Du darfst abschwenken. Ja, wahrscheinlich. Okay, wir gehen weiter. Der Grund, warum wir alle hier sind. Ja, genau. Der Grund, warum ihr alle eingeschaltet habt. Wir gucken uns jetzt den Zauberlehrling an. Der Moderator bringt hier wirklich etwas, wo ich denke, jetzt will ich nicht. Ich will vorspulen, um mir nicht spoilern zu lassen, was da jetzt kommt. Er verrät alles. Es ist wirklich gemein. Warum? Man nur. Weniger ist mehr. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Oh. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merk dich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Oh, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem volle Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Fünfte Klasse. Ich bin wieder zurück in der Schule, wirklich. Du hast das vorgelesen, ich habe sofort in meinem geistigen Auge die Klasse vor mir gehabt, wie ich da sitze und mir dieses Ding immer wieder von Latz knalle. Wir mussten es auswendig lernen, wir mussten es frei vortragen. Geil. Ja, das natürlich. Ist offensichtlich, den Lehrkräften in den 90er Jahren ist nichts Besseres eingefallen, als Tausende, Millionen von deutschen Schülern den Zauberlehrling auswendig lernen und zu lassen. Und wir haben das da im Unterricht dazu geguckt. Oh, schön. Ja. Ja, passt ja auch. Das war wichtig. Also das ist eine von beiden Sequenzen, die ich auch in der Schule damals gesehen habe. Einmal kurz das kulturelle Wissen abzuhaken. Der Zauberlehrling von 1798 von Johann Wolfgang von Goethe, eine klassische Ballade von ihm. Mhm. Tolles Gedicht, ich mag es. Ja, einfach. Das ist super. Vertont von Paul Dukas. Dukas. Ist ein Brite. Paul Duke. Der, den man eigentlich vor allem, glaube ich, dessen Vertonung man vor allem kennt, wegen dieses Films. Ja, genau. 1897 vertont und eigentlich sollte der Seppel, wie heißt der nochmal im Englischen? Von Schneewittchen sollte die Rolle von Mickey Mouse übernehmen. Ach so, Droopy, glaube ich. Ja, egal, Gott sei Dank war es nicht der. Sondern wir haben hier das große Comeback von Mickey Mouse in der bekanntesten Episode aus diesem Film. Ja, es ist der Hammer. Es ist unglaublich. Ich liebe diese Episode. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Stark. Und sie haben das ja eigentlich ursprünglich als Kurzfilm geplant, ne? Zu den Melodies. Wäre eine tolle Silly Symphony geworden. Silly Symphony. Aber er wurde zu teuer. Und haben sie festgestellt, oh mein Gott, wir haben schon so viel Geld da reingeworfen, wir kriegen das nie wieder zurück. Keine Chance. Wenn wir das nur als kleinen Kurzfilm verkaufen, das Geld ist weg. Und dann haben die gedacht, naja, wir haben ja noch mehr Ideen in der Schublade und vielleicht machen wir einfach noch weitere Episoden und machen einen Langfilm draus. Und Stokowski, wie gesagt, war total begeistert, hat dann auch nicht nur den Zauberlehrling gemacht, sondern dann später auch, der hat 2 Tage mit dem Orchester mit dem Zauberlehrling zugebracht und hat dann einfach gesagt, ja, das läuft gut, wir machen dann noch die anderen Sachen. Es ist die einzige Episode in dem Film, die eine Handlung hat, die eine Geschichte erzählt. Mhm. Also Handlungen haben auch andere, auch ein bisschen mehr mit Menschen, die miteinander agieren und so weiter, aber es ist die einzige, die wirklich eine Geschichte erzählt, mit einem Spannungsbogen, mit einem Konflikt, der gelöst wird. Ja. Und natürlich ist ausgerechnet das die beliebteste geworden. Ja, natürlich ist es halt auch mit Mickey Mouse, es ist die einzige Episode, wo eine ikonische Disney-Figur auftritt. Ja. Und es ist aber auch wirklich eine starke Episode und es wirkt nicht viel am Platz in dem Film. Also obwohl es die einzige ist, die dadurch so raussticht, ist es gut eingebettet und es ist visuell halt einfach unglaublich gut. Ja. Dieses ganze, das Wasser, diese Eskalation, wenn Mickey die Stäbe zerkleinert, auch wunderbar so die Referenz auf den deutschen Stummfilm, ne, expressionistische Bilder, wenn wir den Schatten sehen, wie gehackt wird und dann kommen sie alle hoch und das ist ja auch, hat ja auch wirklich was Erschreckendes, also das ist durchaus auch eine düstere Episode, vor allem dafür, dass Mickey Mouse, unsere nette Mickey Mouse hier Protagonist ist. Ja, das ist total krass. Was hältst du davon, dass Disney sich da quasi selber reingeschrieben hat als großer Zauberer? Also eigentlich würde ich ja den aufmachen, dass Disney als Mickey fungiert. Disney ist Mickey. Disney spricht Mickey. Ja, aber Jens Sid heißt der Zauberer, was Disney rückwärts gesprochen ist. Ja. Disney war nicht nur größenwahnsinnig, sondern auch selbstverliebt. Ja, ganz schön crazy. Aber dafür ist dieser große Zauberer auch ziemlich bedrohlich. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es der weise Lehrmeister ist, der Mickey eine Lektion erteilt. Du musst vor dem Angst haben. Und das Krasse ist, die Animatoren für diesen Typen haben die Augenbrauen, die er hebt und strenges Gucken, an Disney, Walt Disney angelehnt. Ja. Wirklich, weil Walt Disney anscheinend öfter mal diesen Blick drauf hatte, haben die den da reingebaut. Oh shit, stell dir mal vor, du sitzt am Zeichentisch und dann kommt diese Figur auf dich zu, zeigt auf die Blätter, die du machen musst als nächstes. Ja. Ich stell mir auch gerade so ein bisschen vor, wie so eine Stummfilmszene, die Disney-Studios, dass die gar nicht miteinander geredet haben, sondern Walt Disney zu pompöser Musik reingeschritten ist und den Leuten gezeigt hat, wo sie was malen müssen. Das ist eine gute musikalische Nummer. Und da drüben und das da, wo es noch. Disney wurde übrigens damals durchaus öfter kritisiert, dass er seinen Namen so fett auf die Filme setzt und auf alles, was produziert wird, obwohl er schon lange nicht mehr dieser Multi-Instrumentalist war, wie er es am Anfang war. Ne? Als die Disney Company gegründet wurde, hat er wirklich alles gemacht. Ja. Der hat seine Filme, die ersten Disney-Filme, die ersten Silly Symphonies, der hat das alles komplett selbst geschrieben. Der hat Kamera geführt, der hat Musik gemacht, der hat alles gemacht. Mhm. Aber das war natürlich in der Zeit schon lange nicht mehr so. Der hatte viele ZeichnerInnen, die sich drum gekümmert haben und er war nur noch als Produzent im Hintergrund tätig. Ja. Aber sein Name ist das, was immer am fettesten natürlich vor allem. Wisst ihr, wie der Regisseur heißt, dieses Films? Dieser Film hat einen Regisseur. Regisseur heißt James Algar. Das war seine erste große Regiearbeit für Disney. Der hat davor nur die Tiere animiert bei Schneewittchen. Also das war so sein erster großer Job. James Algar, kein Mensch sagt James Algars Fantasia. Alle sagen Walt Disneys Fantasia. Man muss dazu sagen, dass diese einzelnen Episoden aber auch nochmal eigene Verantwortliche hatten. Also eine Gesamtregie, das ist nicht wie in einem klassischen Film. Das kannst du dir nicht so vorstellen. Nee, aber zumindest ist es halt trotzdem ein Name, der wichtig war für das Arrangement natürlich. Des Ganzen. Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Und Walt Disney war natürlich auch, der hat auf alles drauf geguckt und hatte seine Hand über allem. Hm. Aber auch damals dann, also der hat sich eingemischt, aber es ist halt nicht der diesen Film gemacht hat, sondern es sind ganz viele andere. Ja. Aber Walt Disney hat schon auch gerade das nach vorne gebracht, weil das ein Herzensprojekt von ihm war. Ja. Das muss man schon sagen. Natürlich. Also gerade bei diesem Film. Vielleicht ist es noch mehr wahr bei anderen Filmen wie 101 Dalmatiner oder sowas, wo er gesagt hat, ja, macht mal und bringt mir mal einmal in der Woche was vorbei und erzählt mir, wie der Stand der Dinge ist. Das war bei dem Film nicht ganz so. Ne? Obwohl er auch gesagt hat, hier, ja, macht mal Farben, ich gebe euch keine Vorgaben, ihr probiert mal aus und so. Er hat schon viel Freiheiten gegeben, aber er war auch schon sehr an dem Projekt dran, weil es einfach sein Baby war. Ich kann mir sehr vorstellen, dass es schwierig war, unter diesem Disney zu arbeiten. Weil er war natürlich der gesagt hat, macht mal. Und der dann aber auch gesagt hat, das ist kacke, das müssen wir alles nochmal neu machen. Ja, das stimmt. Zurück zum Zeichentisch, macht mal wieder Skizzen. Jedenfalls ist das unsere Zauberer. Also zumindest jetzt vom Herrscher her. Aber irgendwie ist er auch Mickey Maus, weil Mickey Maus der Kleine ist, der denkt, er ist schon so weit. Ja. Und es ist so süß und es ist so ein Geniestreich, diese Geschichte zu nehmen, weil die sagt allen was. Die sagt den Kindern was, die sagt Erwachsenen was. Du hast das Gefühl von, ja, ich will auch mal ran, ich will auch mal machen, ich kann das schon, glaub mir. Und dann den Zaubererhut dann nehmen und sich aufsetzen und dann zu sagen, ja, und jetzt ist was man einfach macht als Kind, zu spielen, jetzt bin ich der Große. Das Schöne ist ja diese Traumsequenz auch, ne? Mickey macht was richtig Großes, er schafft es, die Zaubersprüche seines Meisters anzuwenden, um den Besen zu beleben. Der Besen holt das Wasser, macht genau das, was Mickey wollte. Großer Erfolg. Mhm. Mickey träumt weg und träumt aber noch größer. Ja, natürlich. Jetzt steht er da als großer Zauberer und macht die Blitze und macht die Farben und so weiter. Ja. Das ist so dieses du kannst nicht genug kriegen, ne? Mhm. Du hast gerade einen riesigen Erfolg und trotzdem schläfst du ein und träumst schon vom nächsten Erfolg, obwohl der noch ganz weit in der Zukunft liegt. Ja. Finde ich einer der großen Geniestreiche dieses Stücks, weil ja sonst eigentlich alles relativ klar feststeht. Es ist ja im Gedicht von Goethe schon drin. Also es ist ja klar, was passiert. Aber dieses Einschlafen, um auch die Musik zu füllen, die da ist, ne? Man muss ja auch für sich was ausdenken, um die Musik zu füllen an der Stelle. Das fand ich wirklich toll. Fand ich auch super, super sweet animiert und gemacht. Und dann halt, naja, er will die Abkürzung nehmen. Und will's irgendwie schneller, als er eigentlich ist, machen und dann hat er halt den Schaden. Das ist wirklich eine tolle Moral irgendwie drin. Er macht's ja auch eigentlich richtig, ne? Also ich meine, es ist total clever, was er macht. Das Problem ist zum einen, dass er einschläft und zum anderen, dass er es nicht beenden kann. Ja, und dass er auf die dumme Idee kommt, einmal drauf rumzuhacken. Ja, aber woher soll er wissen, dass sie sich dann selbstständig machen? Also wirklich. Nein, ich hätte alles genauso gemacht wie Mickey. Das Gedicht ist ein zeitloser Klassiker. Ja, ja. Und auch diese Disney-Umsetzung ist ein zeitloser Klassiker. Ja, absolut. Disney darf einmal Stokowski die Hand reichen oder umgekehrt. Oh boy! Einmal Disney, Mickey Mouse darf einmal, Disney darf einmal der Rolle von Mickey Mouse gratulieren und Stokowski darf einmal Disney gratulieren. Warum auch immer. Congratulations! Wir haben die ersten zwei Episoden des Films hinter uns und jetzt beglückwünschen sie sich schon gegenseitig, was sie Tolles geleistet haben. Es ist wirklich ein bisschen, okay. Bringt mir erstmal den Rest des Films, bevor ihr euch hier auf die Schulter klopft. Wobei das sehr süß ist, wie Mickeys Schatten da reinwandelt. Ja, natürlich. Das ist schön, wirklich schön gemacht. Ja, und dann kommen wir zu einem Teil, der auch sehr weit weg ist von dem Original, was da irgendwie mal drin steckte. Ich glaube, da war irgendwas ganz anderes drin eigentlich mal. Le Sacre du Printemps von Stravinsky. Mhm. Eines der Schlüsselwerke der neuen Musik. Ich kenne mich nicht aus mit Klassik, aber ich kann ein bisschen recherchieren. Du hast also rausgefunden, was es ist. Das Rite of Spring, heißt das auf Englisch? Das bei der Urführung in Paris für einen riesigen Skandal gesorgt hat, weil vor allem irgendein Kritiker im Publikum gesagt hat, das ist total schrecklich, das hat nichts mehr mit Musik zu tun. Und da sind dann alle Feuilletons drauf aufgesprungen und so weiter. Und Skandal. Und im Gegensatz zu vielen anderen modernen Künstlern war Stravinsky nicht einer, der provozieren wollte. Also wir sind im Jahr 1913. Ja. Wollte nicht provozieren. Der wollte einfach nur seine Musik machen. Der war nicht so wie Schönberg, der gesagt hat, ich ärgere jetzt das Publikum, ich nenne es 12-Ton-Musik. Wir machen jetzt keine Musik mehr, sondern Mathe. Juhu! Der wollte tolle Musik machen. Ja. Die aber als zu dissonant wahrgenommen wurde. Und Stravinsky war wirklich gekränkt und hat gesagt, ich gehe jetzt zurück nach Russland. Die Franzosen verstehen das alles nicht. Die haben keine Ahnung. Aber Stravinsky war der Einzige, der auch tatsächlich dann beteiligt war am Film. Ja, der hat noch gelebt, ne? Ja. Der einzige noch lebende Komponist von den deren Stücken verwendet wurde. Und der hat sich auch ein bisschen, auf den Schlips getreten gefühlt, ist zu viel gesagt. Aber er meinte, es ist nicht ganz das, was er sich da jetzt drunter vorgestellt hätte. Aber er hatte trotzdem Disney immer gesagt, mach mal dein Ding. Du hast deine eigenen Ideen dazu, mach mal ruhig. Aber es waren halt nicht so seins dann am Ende. Stravinsky war nicht so begeistert. Also was erzählt wird, ist der Beginn des Lebens auf der Erde. Und zwar wirklich von, wir kommen vom Universum auf die Erde und dann bis zu den Dinosauriern. Und das Ende der Dinosaurier endet diesen Abschnitt. Und also ich finde die erste Hälfte viel stärker als die zweite Hälfte, um das gleich mal so vorweg zu sagen. Okay. Ich finde die erste Hälfte unglaublich. Ich finde sie machen es so abstrakt. Offensichtlich wollen sie nicht zu konkret naturwissenschaftlich werden. Ja. Es gibt so ein bisschen so, wir dürfen die Kreationisten nicht zu sehr verärgern. Wir müssen so die Idee, dass da auch ein Gott sein könnte, zumindest so ein bisschen aufrechterhalten. Deswegen sieht man nicht einen Urknall, sondern man sieht irgendwie so ein abstrakt, so ist aus dem Nichts etwas entstanden. Aber es sind unglaublich starke Bilder, wie das All entsteht auf so einer Gedankenebene und wie die Erde aus Vulkanismus sich Meere bilden und die Kontinente sich bewegen und so. Und dann zu dieser wirklich treibenden Musik von Stravinsky, es ist so eine düstere, monumentale Atmosphäre. Das, was man denkt, wow, ich fühle mich klein, weil das Universum so groß ist, das ist wirklich musikalisch und visuell extrem stark umgesetzt in dieser ersten Hälfte. Das ist der zweite Teil, der in der Schule gezeigt wurde bei uns. Ah, im Naturkundeunterricht? Ja, ich glaube ja. Ich kann es nicht mehr so zuordnen, aber ich denke schon. Und das Interessante ist, in der Recherche habe ich herausgefunden, dass das tatsächlich auch damals seit dem Erscheinen auf Medien, die man dann mitnehmen konnte, tatsächlich sehr viel in Schulen gezeigt wurde. Das ist ein Standard geworden für eine Zeit lang, weil die gesagt haben, ja, also zum ersten Mal wurden Dinosaurier in der Form überhaupt animiert oder gezeigt. Also es gab ja keine Realfilmmöglichkeit dafür und davor gab es so leicht schwankende kleine Animationsversuche davon, aber das erste Mal, dass man Dinosaurier erleben konnte und für lange Zeit war das State of the Art. Das ist schon krass und das haben sie, ich glaube, dass Schulen haben das sehr gemocht, weil sie dann gar nicht mehr so viel erklären mussten, sondern sagen konnten, guckt euch den Film an und dann reden wir drüber, alles gut. Und das war ja immer so ein, das ist sowieso, Lehrer machen das ja gerne. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt bei den Dinosauriern ist zum Beispiel, also ich finde das auch spannend mit den Dinosauriern, aber bei den Dinosauriern merkt man natürlich schon so ein bisschen das Alter von dem Film. Das ist so, wie man sich 1940 Dinosaurier vorgestellt hat. Ja. Und es sind eigentlich nicht mehr so die Bilder, die wir heute von Dinosauriern haben. Es ist trotzdem total beeindruckend. Ja. Aber das ist vielleicht so eine Szene, wo ich dann das Alter des Films manchmal so ein bisschen spüre. Ja, ja. Wo ich merke, jetzt sehe ich doch, dass das ein Film ist, der 80 Jahre alt ist und nicht 20 Jahre alt. Gott, Jurassic Park ist 30 Jahre alt. Oh mein Gott. Nichtsdestotrotz sind die Dinosaurier natürlich auch spannend. Ich finde es auch total mutig, einmal einfach dieses Fressen und Gefressenwerden zu zeigen. Und zwar in dieser Erbarmungslosigkeit, da kommt nämlich der Dinosaurier nicht davon, der unschuldige Pflanzenfresser, sondern der wird vom T-Rex einfach mal erlegt. Ja. Und wir sehen hier einen sterbenden Stegosaurus. Wir sehen einen Haufen sterbende Dinosaurier, nämlich aussterbende Dinosaurier. Wir sehen aussterbende Dinosaurier. Also es wird schon so, die Unerbittlichkeit des Seins wird echt ziemlich krass visualisiert. Ich finde die erste Hälfte stärker, vielleicht gerade weil keine Wesen gezeigt werden, weil es einfach dieses Düstere ist und dieses Reverse Apocalypse, ne? Also es ist so, es hat so was Apokalyptisches, aber es wird ja genau das Gegenteil gezeigt, nämlich den Anfang von allem, wie aus dem Apokalyptischen ein Sein wird und das Leben wird. Ja. Und ich mag einfach die Größe davon, das ist einfach cool. Da können die Dinosaurier nicht ganz damit mithalten. Okay. Ich fand interessant diesen einen, wo sie aus dem Wasser dann aufs Land kommen. Ja. Dieser Übergang, den fand ich, da wusste ich dann, okay, das hast du als Kind besonders beeindruckend gefunden. Und jetzt habe ich irgendwie wieder einen Anknüpfungspunkt daran. Ich habe mich dann plötzlich erinnert, ne, wie ich das gesehen habe in der Schule und diese Stelle so, okay, und dann kommt von da nach dort. Obwohl das so abstrakt eigentlich ist, weil das ja auch sehr unwissenschaftlich einfach passiert. Ja. Aber es ist so, man kriegt so ein Gefühl dafür, ein kindliches Gefühl dafür, wie sowas passiert ist. Es ist so ein schönes Zeitraffer einfach für die Entstehung des Lebens. Und ja, natürlich ist das nicht so, wie die Evolution funktioniert hat. Nein. Es ist nicht so, wie die Erde entstanden ist. Es ist nicht so, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Ja. Aber ich finde diese Abstraktheit auch cool. Auch wie die Dinosaurier aussterben. Man sieht ja einfach nur, wie der Himmel sich verfärbt. Es ist ja nicht so, dass das gezeigt wird, da landet jetzt ein Komet oder so, sondern. Das wussten die damals noch nicht mal. Ja. Es war erst in den 80ern soweit. So spät. Dass sie gesagt haben, okay, wir legen das jetzt als unsere Variante fest. Das ist jetzt Konsens. Und ich glaube, damals, ich kann mir vorstellen, dass die Theorie noch nicht mal existierte in den 40ern. Ich bin mir nicht sicher. So kenne ich mich nicht genug aus. Die haben sich aber ziemlich viele Experten an Bord geholt. Die haben mit Paläontologen geredet mit Astronomen und und versucht wirklich was zu machen, was auch naturwissenschaftlich akkurat ist. Ja. Und wie gesagt, das ist 1940. Ne? Das ist echt lange her. Ja. Meine Güte. Also schon sehr beeindruckend. Ja. Hey, dieser Film hat auch einen Titel. Wir sehen nämlich jetzt die Intermission. Und dann sehen wir endlich den Titel des Films. Stimmt. Die klassische Title Card wird eine Stunde im Laufe des Films reingezeigt. Und es gehört natürlich auch zu diesem Anspruch, wir machen hier eine Aufführung für Leute, die im Anzug kommen und die in der Pause Sekt schlürfen wollen. Jetzt gibt es eine kleine Pause. Ja, ich habe die gemacht. Ich habe 15 Minuten auf Pause gedrückt. Sehr gut. Habe ein paar Sachen gemacht. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Italien. Ja. Und ich habe dann einfach Feuer gemacht in meinen Kamin, der da drin war in dem Haus. Und habe 15 Minuten abgewartet. Und dann nach 15 Minuten habe ich mich wieder hingesetzt und wieder Play gedrückt. Ach, wie schön. Du hättest noch so einen Gong spielen müssen. Das geht jetzt weiter, ne? So ein Gong. Oh, das wäre toll gewesen. Verdammt. Gong. Warum hatte ich keinen Gong? Ja, aber es war sehr süß. Und ich würde die Intermission gerne nutzen, weil ich in Italien war, dir etwas zu geben. Ich habe was mitgebracht. Oh, es gibt wieder Andenken. Ja, Moment. Das wird zur Tradition, dass ich vor dem Mikro oder dass du vor dem Mikro irgendwelchen Blödsinn. Es muss möglichst nützlos sein, deswegen habe ich dir... Geil, es ist ein... Oh, wow, das ist aber ein altes italienisches Auto. Wo hast denn das geklaut? Das gab es so als Andenken. Das hast du so gekauft? Das habe ich so gekauft. Wow, das sieht voll benutzt aus. Cool. Also es ist ein italienisches Auto mit den italienischen Nationalfarben, grün, weiß, rot. Und es steht Italia drauf. Und es sieht aber so, sieht so schön abgenutzt aus. Wirklich wie so ein altes Spielzeugauto. Fantastisch. Bela wird voll neidisch sein. Geil. Ja. Gefällt mir. Vielen Dank. Schön. Oh, cool. Ja, ich war in der Toskana und dann habe ich irgendwie vor allem in diesem Haus abgehangen, habe aber gedacht, irgendwo muss ich noch was finden, was ich dir mitbringen kann. Flughafen? Flughafen. Natürlich. Im letzten Moment. Wie auch das Taxi, was ich dir mitgebracht habe aus New York. Ah, stimmt, ja. Okay, das könnte ja auch so eine Regel werden. Die Sachen müssen am Flughafen gekauft werden. Ja, am Flughafen oder Bahnhof. Also wir wollen ja nicht so viel, nicht CO2-neutraler. Ja, am Bahnhof, Flughafen oder... An- oder Abreiseorten. An- oder Abreiseorten. Okay. Wenn es ein Geschäft ist, darf es nicht mehr als 1 Kilometer von dem Ankunftsort entfernt sein. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Haben wir schon eine Viertelstunde Intermission hinter uns? Ich weiß nicht. Nicht genau. So ganz. Wir treffen jetzt den Soundtrack, ne? Ja, wir treffen den Soundtrack. Oh, ich find's so großartig. Es ist sehr putzig. Es ist wirklich toll. Aber es ist so ein bisschen, ach, ich mag die opulenten Sachen von diesem Film und dann gibt's diese. Das ist so, das finde ich ist so Vollschule, ne? Also das ist so. Ja, das stimmt. Das ist nämlich auch was im Musikunterricht gezeigt wurde. meine Schule hat diesen Film ausgeschlachtet. Vielleicht waren die Lehrer auch einfach faul und haben gesagt, ich kann es auch nicht besser erklären, also mach du mal Film. Aber fand ich total schön und es hat mich an Soul erinnert. Ja. Diese Art und Weise, den Minimalismus, der dann irgendwie so diese Töne, die einmal explosiv kommen und dann wieder kleiner werden, das ist bei Soul auch in der einen oder anderen Form. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön und sehr, sehr heimelig, habe ich so ein Gefühl dafür. Ich finde, es ist der Moment, wo ich Deems Taylor am sympathischsten finde. Ja, das stimmt. Wo er so ein bisschen aufblühen kann, weil er, sonst steht er ja wirklich so wie so ein Dozent da. Sehr formell. Genau. Und dieser Moment mit Mickey ist natürlich auch schon so einer, aber der ist ja sehr kurz. Ah nee, Quatsch, das ist ja auch sowieso nicht Deems Taylor, das ist ja Stokowski, der mit Mickey redet. Stimmt, ja. Und hier ist er so, naja, hier ist er genau locker und so, und es ist auch ein, ja, es ist einfach niedlich, wie der Soundtrack auch so schüchtern ist. Ich finde es auch toll, wie er eingeführt wird. Ich wusste es nicht mehr, dass das passiert, und ich war dann wirklich überrascht, weil er sagt, er lässt sich so ein bisschen Zeit dafür, und man denkt schon, kommt jetzt Walt auf die Bühne? Und es ist wirklich niedlich gemacht, ja. Ja. Und wie er dann so eine ersten Töne und dann zwischendurch dann, wie es aus ihm rausplatzt, dieses ich finde es total schön und es ist super visualisiert. Ja, es ist schön gemacht, auf jeden Fall. Es ist niedlich. Aber ich mag das, ich mag den Film für das Opulente, tut mir leid. Gib mir Opulente, gib mir Ludwig van Beethoven. Es kommt ja auch. Die Sinfonie Nummer 6, F-Dur. Pastorale. Aus dem Jahr 1807. Zeitgleich mit der 5. Sinfonie entstanden. Und alle vor den Boxen, während der 5. ja, stimmt. Ah, welche Zeit war das noch gleich? Hatte da gerade seine Frau verlassen? Wie war das? Beethoven, der in der Natur ist und die Natur genießt. Und das Pastorale ist das Ländliche. Und er ist froh, aus der Stadt raus zu sein und das mit Musik zu umspielen. Aber natürlich macht der Film Fantasia wieder was ganz anderes damit. Und zwar irgendwie eine antike, mythologische Welt mit Rassismus. Oh Gott, sie haben sie extra rausgeschnitten. Es gibt ja noch diese, es gibt diese Zebra-Dame, ist im Disney-Ding noch, im Disney-Plus-Ding noch kurz zu sehen. Ja. Also es ist vor dem Film, ist eine Warnung. Und die wird auch 10 Sekunden gehalten, die kannst du nicht skippen bei Disney Plus. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Wo steht, jetzt kommen Sachen und das sind einige Sachen, könnten aus heutiger Perspektive als rassistisch angesehen werden. Mhm. Wir wollen das aber beibehalten, weil wir den Film in seiner ursprünglichen Form dem Publikum zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Und das bezieht sich vor allem auf diese, es ist wirklich ein kurzer Moment, sie haben mehr rausgeschnitten, es war noch mehr davon zu sehen. Ja, viel mehr zu sehen. Es gibt auf YouTube die Varianten, die rausgeschnitten sind. Aber es gibt auf jeden Fall noch diese Zentaurette, offensichtlich die weibliche Version von Zentaur. Ja. Die schwarz ist, die im Gegensatz zu den anderen Zebrabeine hat und die so als Dienerin auftritt. Ja, das ist das Problem an der ganzen Sache. Und ist ziemlich eindeutig kodiert, kolonialistisch kodiert. Ja, ja, ja. Und davon waren halt mehr Sachen drin. Ich habe mir die angeschaut und da gab es einen schwarzen Kentaur, einer Weißen, die Hufe poliert und immer hinterher hüpft und dann noch irgendwie Schmuck ranwirft überall und da noch was und dort noch was. Also es ist echt ein bisschen. Es ist schon. Es ist halt Rassismus. Ja, es ist Rassismus einfach, genau, Punkt. Es ist einfach Rassismus, 40er Jahre Zeichentrickfilm. Ja. In den 40ern gab es Schlimmeres im Zeichentrickfilm, aber das ist auch nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Und ja, das sehen wir einfach vor uns. Und aber auch sonst ist tatsächlich dieses ganze Szenario hat mehrere irritierende Momente, weil wir haben diese, es ist unglaublich sexualisiert, ohne sexualisiert zu sein. Also wir haben diesen halbnackten Zentauretten ohne Brustwarzen. Ohne Brustwarzen, was wirklich total merkwürdig ist. Und dann sind sie immer mit diesen Zentauren zusammen und dann gehen die so zusammen und du denkst, du hast das Gefühl, jederzeit könnte einer den anderen bespringen. Es liegt so viel Sex in der Luft. Ich habe das echt beim Gucken, ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, vögeln die jetzt? Geht's jetzt gleich los? Ich warte drauf. Und nicht, weil ich so notgeil gewesen wäre, sondern einfach, weil das so offensichtlich war, dass es eigentlich darum geht. Aber dann spazieren sie nur so Arm in Arm weg. Und ey Mann, es ist Dionysos und Bacchus und die Bachen, also die Dionysos-Diener laufen da rum und so weiter. Es ist alles Sex. Ja, das stimmt. Es ist purer Sex, dieses ganze Ding, aber es kommt kein Sex vor. Weißt du, was das Traurige daran ist? Trotz dieses ganzen Sex, der in der Luft liegt, habe ich aufgeschrieben, langweiligstes bisher. Finde ich überhaupt nicht. Es ist ja nur Paradies. Was ist denn daran? Ja. Es passiert ja nichts. Bacchus hat ein bisschen Spaß mit dem Esel, was ich noch lustig finde. Aber ansonsten ist es ja alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich weiß, ich bin ganz bei dir, ne? Es ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nur Paradies. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das richtig gut. Was? Ich sehe total, was du meinst. Ich finde es voll irritierend. Du warst notgeil in der Stelle. Vielleicht. Das war dein Vergnügen daran. Es ist das Schrägste von allen. Es ist das mit dem fragwürdigsten Kontext, was so Sexualität und Rassismus betrifft und so weiter. Ich stehe einfach auf griechische Mythologie. Ich finde den Bacchus ziemlich geil. Ich finde die Bachen total witzig. Ich liebe es, wenn dann die Götter aus ihren Wolken kommen und voll das Chaos anrichten, nur um sich kurz nochmal schlafen zu legen. Weißt du, was ich gedacht habe in dem Moment? Weil die sind ja alle im Paradies, ist ja alles gut. Und dann kommen plötzlich so, es regnet, es fängt an zu regnen und man denkt sich, oh, offenbar ist niemand darauf vorbereitet, dass es regnen könnte ja. und es vielleicht ein bisschen windiger werden könnte. Alle sind überrascht und dann habe ich gedacht, oh, ja, wie bei der Bahn. Jedes Mal, wenn es schneit, ist plötzlich alles lahmgelegt. Ich kann es dir nicht genau erklären. Ich sehe total die Schwächen davon. Ja, es ist genau dieses plötzlich, ah, Hilfe, Chaos. Und dann auch so nonchalant, wie die Götter halt rauskommen, ein bisschen Blitze werfen, gähnen und sich wieder hinlegen. Es ist total merkwürdig, ich fand's unterhaltsam. Das war wie bei einer Telenovela, da passiert doch nicht es wirklich was Schlimmes. Es ist wie bei einer Telenovela. Es ist total komisch und es ist auch voll kitschig, ne, wie die Zentauren dann so Arm in Arm da rumgehen und am Wasser spielen und so weiter. Aber ich hatte eine Latte. Ah. Nein, ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Also so viel kann ich schon mal sagen. Es ist tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber es ist in meinen Top 3. Schöne Grüße an deine Freundin an der Stelle. gehen wir gleich weiter zu Nummer 7. Dance of the Hours. Ponchielli von aus dem Jahre aus einer Oper. Das ist das Stück, das aus einer Oper ist. Da Gioconda aus dem Jahre 1806. Und ich weiß nicht, worum es in der Oper geht, aber ich glaube, es ist ganz viel großes Drama und wenn ich das richtig gelesen habe, es geht um Liebe, um Verrat, um Mord, um Tod und so weiter und es ist eigentlich so die große Varieté-Nummer jetzt, ne, des Films. Man muss mal zum Einsortieren sagen, dass das rauf und runter gespielt wurde damals. Das war die beliebte Nummer, um Ballett zu zeigen. Das wurde so tot gespielt, dass es wirklich jeder kannte und dass Disney sich gesagt hat, wir machen da mal eine Parodie draus. Es ist einfach die Parodie aufs Ballett. Ja. Und sie haben sich einen Haufen Leute, überhaupt für den ganzen Film, aber gerade in diesem Teil einen Haufen Leute eingeladen, die vom Ballett waren, die dann Sachen getanzt haben für sie und die haben das mit der Kamera aufgenommen, um Referenzen für ihre Bilder zu haben. Ja, das ist ja tatsächlich die Zeit, dieses Rotoskopieverfahren ist ja auch in der Zeit entstanden. Mhm. Ne? Und Disney hat bei Schneewittchen, glaube ich, hat er angefangen mit Rotoskopie für die Zwerge, ganz vorsichtig. Also Aufnahmen, Filmaufnahmen machen, um drüber malen, um realistische Bewegungen für Figuren zu machen. Mhm. Und das ist total spannend, dieser Versuch, Anatomie und Bewegung realistisch umzusetzen, dass es glaubwürdig ist, aber dann natürlich mit Tieren. Ja, ich fand es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich fand die Animation wirklich beeindruckend toll. Gerade weil die Nilpferde natürlich nicht das sind, was man erwartet, aber die wirklich so viel Grazie haben und so toll aussehen, dass ich das Bedürfnis habe, in real life ein Ballett auf der Bühne zu sehen mit Nilpferden. Ich will es sehen. Ich fand, es ist so ein bisschen rausgefallen, weil bisher war alles so in so einer Vorzeit stattgefunden. Hm. Und das wirkte wie ein Ballett in der Zeit, in der der Film entstanden ist. Ja, ne? Es war auf einmal so 20. Absolut. Jahrhundert. Hm. Und davor war alles entweder wirklich so ganz weit Vorzeit oder Mittelalter oder Spätmittelalter oder Romantik. Hm. Mhm. Oder halt sowas kann man gar nicht zeitlich einordnen. Und jetzt haben wir plötzlich so ein Varieté, das irgendwie ins 20. Jahrhundert gehört. Mm. Das hat mich ein bisschen irritiert. Okay. Nichtsdestotrotz fand ich das total cool, vor allem weil dieses Thema Fressen und gefressen werden so wunderbar in diesem Tanz umgesetzt wird. Wenn die Nilpferde mit den Krokodilen tanzen, alle haben Freude, aber eigentlich wird da die ganze Zeit ein großes Buffet gezeigt. Die Krokodile sind dabei, sich zu bedienen. Es ist irgendwie geil, wie das eskaliert und es wird nicht gezeigt, wie Nilpferde zerfleischt werden, aber wir wissen irgendwie, darum geht es, oder? Weiß ich nicht genau. Das Krokodil könnte auch einfach nur verliebt sein. Es sieht sehr begeistert aus vom Nilpferd. Ja, es ist sehr begeistert vom Nilpferd. Um den Satz von vorhin wieder aufzugreifen, also ich hatte Hunger. Okay, verstehe. Also dieser Film hat dich durch alle Grundbedürfnisse durchgejagt. An welcher Stelle wolltest du schlafen? Nee, das wäre dann, glaube ich, doch am ehesten die erste Toccata gewesen. Okay, cool. Aber ja, ich hatte das Gefühl, es ist das Stück, die Episode, die so ein bisschen hervorsticht, die nicht so ganz reinpasst, weil sie eben zu sehr 20. Jahrhundert ist. Okay, ja gut. Ja, was soll's. Und ich mochte, wie gesagt, dieser Fress- und Jagdtanz, den mochte ich. Vor allem dann auch dieses Finale, ne? Alle tanzen plötzlich wieder zusammen, alle sind wieder da. Das war schon geil, auf jeden Fall. Ich fand es einfach eine sehr, sehr schöne Parodie, die über die Parodie hinausgeht, weil sie einfach tatsächlich wahnsinnig gut animiert und wahnsinnig tolle Choreografie gebracht hat. Weil es ist das eine, das muss man sich mal vorstellen, das eine ist für zwei Einstellungen irgendwie eine Ballerina zu malen, die zeichnen, die ein Bein hebt oder sowas. Aber eine komplette Choreografie mit mehreren Tänzern zu animieren und sich das alles vorher genau zu überlegen, wie, was muss das sein, finde ich wahnsinnig krass. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch wirklich, das Ding ist ja unfassbar lebendig, ne? Ja. Da ist so viel Dynamik und Bewegung drin, auch in der Kamera, wie die Kamera sich durch das Geschehen bewegt. Ja. Das ist wahrscheinlich die dynamischste von den Episoden, weil dieser Tanz eigentlich so ein universeller Tanz ist und weil ständig was passiert. Apropos Kamera, darüber müssen wir auch noch reden, aber das machen wir im nächsten Teil, Night on the Bald Mountain und Ave Maria. Da ist die Kamera sehr, sehr, sehr präsent und sehr, sehr wichtig für den Entstehungsprozess. Wobei man immer denkt, Kamera, Animation, wo ist da eine Kamera? Es wird doch gezeichnet. Und das klären wir dann gleich noch. Das war jetzt der Clickbait für den nächsten Teil. Keine Sorge, es geht weiter. Wir sagen nichts mit der nächsten Episode, sondern es geht einfach weiter mit dem fucking Teufel in einem Disney-Film. Modest Mussorgsky. Mussorgsky, danke. Du kennst Mussorgsky nicht? Und Franz Schubert. Nee, kenne ich nicht. Ah, oh, Mussorgsky. Oh, ich hatte die Frage schon mal vor ein paar Tagen und habe mich gewundert. Es ist wichtig, es ist ein wichtiger Künstler. Der ist auch, wann, 1880? 1866 hat er die Johannesnacht auf dem Kahlen Berge geschrieben. Genau. Aber das ist nicht unbedingt das Stück. Man weiß nicht so genau, welches dieser Stück ist. Er hat mehrere Stücke geschrieben, die das sein könnten. Aber das Ding wurde eigentlich erst in den 1920ern wiederentdeckt und man weiß nicht so genau. Passt auch voll in die 20er, muss man sagen. Das ist einfach mal Fantasy-Jäkle, genau. Es ist Apokalypse, es ist düster, es ist abgefuckt und hier wird nichts weich gezeichnet von Disney. Überhaupt nicht. Es ist wirklich krass. Und ich glaube, es gab wirklich viele, viele Beschwerden von Eltern, die gesagt haben, ich bin mit meinem Kind da reingegangen, das hat sich zu Tode erschrocken und war wirklich traumatisiert danach. Ja, natürlich ist es nicht geil. Ich sitze da, also ich stehe ja auf Horror. Würdest du es deinem Kind zeigen? Ja. Also, aber weil mein Kind es abkönnte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch, je nachdem, wie mein Kind drauf wäre, würde ich es ihm nicht zeigen. Ne? Also, es ist im Disney-Film, der wahrscheinlich ab 0 ist, vielleicht ab 6, vielleicht genau deswegen ab 6. Es ist wirklich einfach mal die Horrorszene. Es ist der Teufel. Es ist sowieso krass, weil es halt ja das ist ja ganz eindeutig diese christliche Symbolik, weil wir haben ja da am Anfang diese Kreuze stehen auf dem Friedhof, wo die Geister kommen. Mhm. Und das ist krass, dass die das gemacht haben, weil das einfach mal düster und abgefuckt ist. Ja. Da überhaupt den Teufel aufzubeschwören, der dann über den Bergen dreuend seine Flügel aufspannt und droht, alles zu vernichten und die ganzen Geister darauf beschwört. Und seine Dämonen tanzen mit ihm. Es hat mich teilweise ein bisschen erinnert jetzt nochmal an König der Löwen, an diese Szene, wenn Jafar auf dem Berg ist und die Hyänen tanzen. Also man merkt, dass das da auch Inspiration genommen hat. Ja. Aber es ist natürlich nochmal ein gutes Stück düsterer und dramatischer, weil der Teufel, der hier gezeigt wird, einfach nicht so ein Zeichentrickschurke ist, sondern einfach mal wirklich der böse Teufel. Ja, Wahnsinn. Und ich find's ganz, ganz toll gemacht, muss ich sagen. Ich find's wirklich, die haben keine Angst vor dunklen, düsteren, schwarzen Bildern mit viel Raum für Fantasie, für viel Raum für Angst. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und wie der auch animiert ist, was für einen Charakter der bekommt, wenn die ersten Glocken läuten. Diese Verzweiflung. Und die Ave Maria sich so langsam andeutet. Bevor der erste Ton von Ave Maria kommt, gibt's schon, glaube ich, die Glocken, wenn ich mich richtig erinnere. Und da guckt er schon so, oh, okay, hier passiert was, was mich vertreiben soll. Und das vertreibt ihn dann ja auch. Ja. Dann kommt das Ave Maria rein. Und ich kann ja mit Religion immer nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr effizient und sehr, sehr gut. Es ist emotional wirklich sehr gut gemacht. Ich bin ganz bei dir. Ich finde, wenn man das auf dem Papier liest und liest, oh, der Teufel ist zu sehen, und dann kommt Ave Maria, das vertreibt den Teufel und dann treten diese Mönche auf, die da durchlaufen, durch den Wald oder so. Ja. Und es geht Richtung Hoffnung. Denkst du, oh mein Gott, was für ein kitschiger Scheiß. Es klingt total kitschig. Und dann siehst du das, aber sie haben es so subtil und abstrakt umgesetzt. Mhm. und das ist schwierig, weil Franz Schubert Ave Maria ist Pathos ohne Ende, dass es überhaupt nicht kitschig wirkt. Und es ist so, ich meine, es steht halt auch so sinnbildlich für die Ambitionen dieses Werkes, dass es damit endet, dass wir dann auch nicht mehr zurückgehen zum Orchester, sondern dass das einfach so in den Sonnenaufgang dann übergeht und irgendwie einfach so sagt nochmal, ich bin was Größeres. Es ist schon gewaltig. Und es überrascht mich halt auch wirklich, dass ich das so gut finde. Ich weiß nicht, wie sie es machen, diesen Kitsch zu umgehen, aber ich finde es wirklich, das, was du sagst, ich finde es wirklich beeindruckend, dass das funktioniert. Dieser Gegensatz ist so stark, weil du vorher was aufgebaut hast mit Mussorgsky und dieses krasse Crescendo, was da drin steckt und diese Kraft und dann so was ganz Zartes gegenzusetzen, was aber alles aufsaugt an Düsternis, die vorher da war, die einfach die Lichter, die da langlaufen und einfach in Ruhe mit stetiger Kraft im Sinne von, wir laufen da lang und bringen das Licht hinein. Super. Ja. Also egal wie christlich das ist, in dem Moment nimmt mich das mit. Ich bin ganz bei dir. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Ich denke auch, wenn man es hört, denkt man so, es ist Kitsch, es ist albern, es ist religiös, es ist auch so dieses zuerst das Coole mit dem Teufel und dann nochmal, aber wir müssen aufpassen, dass wir die Christen nicht verärgern. Lasst uns das ganz schön christlich enden, damit alle zufrieden sind. Auch die Evangelikalen können ins Kino gehen. Aber es ist nicht so, es wirkt nicht so, sondern es ist in sich rund und geschlossen. Es ist einfach nochmal so ein Fantasy-Crescendo am Schluss. Horror-Fantasy-Crescendo. Wo du so gerade Evangelikale sagst, die haben teilweise gesagt, nein, da bringe ich niemanden rein, da bringe ich meine Kinder nicht mit hin. Es gibt so ein paar Zitate von Leuten, die gesagt haben, auf gar keinen Fall und auch heute noch sagen, auf gar keinen Fall, das ist ein Werk des Teufels. Ja. Was total seltsam ist, weil du mit diesem Ave Maria eigentlich alles wieder glatt bügelst. Ja. Aber es ist halt krass natürlich, weil der Teufel wird schon halt, also er wird nicht glorifiziert, aber er wird romantisiert. Ne? Es ist schon, wir sehen hier den Teufel, klar, natürlich, er ist der Bösewicht und es ist gruselig, aber es ist auch beeindruckend. Ja, das schon. Es ist eine beeindruckende Figur. Aber das macht die Bibel genauso. Also naja, die beeindruckende Figur. Das, echt, ja? Ist das so? Würde ich schon sagen. Okay, ich bin nicht so Bibelfest. In der Bibel ist der Teufel eher so der hässliche, dreckige Verführer. Die Schlange, die zu Eva sagt, komm, probier mal von dem. Das ist ja kein Apfel, sondern einfach eine Frucht. Und der in der Wüste zu Jesus sagt, ey, komm, hier. Knicknack. Okay. Na gut. Ich habe versprochen, dass ich was über die Kamera erzähle. Für mich ist das besonders beeindruckend, weil hier das Ave Maria, du gehst konstant mit diesen Lichtern mit. Und du denkst irgendwann, Moment mal, aber können nicht irgendwann mal ein Schnitt kommen? Sollte nicht irgendwann mal ein Schnitt kommen? Was ist denn hier los? Und dann ist das ein durchgängiger Shot. Wobei man denkt, es ist eine Animation, es ist ja kein Shot. Aber nein, es ist ein Shot. Und es ist den ganzen Film über immer mal wieder passiert, dass sie die horizontale Kamera benutzt haben. Ja. Wie heißt das Ding? Horizontal Plane oder sowas. Es ist so toll, wie man muss das mal im Internet googeln, weil es gibt ganz tolle Bilder davon, wie diese riesige Apparatur in mehreren Etagen nach oben geht und in den verschiedenen Etagen die verschiedenen Teile des Bildes hingelegt sind und oben drüber schwebt die Kamera und filmt nach unten durch alle Layer durch, sodass du ganz unten meinetwegen den Himmel hast. Dann hast du in der zweiten Ebene so ein paar Bäume, die da im Hintergrund sind. Und dann kommst du langsam in den Mittelgrund, wo so ein paar präsentere Bäume sind, die auch schon ein bisschen besser erkennbar sind. Und dann ganz oben der Vordergrund von den handelnden Figuren. Und dann kann die Kamera von oben da reingehen, sodass du das Gefühl hast, dass es wirklich 3D-mäßig, du kannst in den Wald hineingehen. Ja. Und das ist eine Neuerung, die noch gar nicht so alt ist. Das gab es ja noch gar nicht so lang. Das hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Disney, der da mal rausgegangen ist irgendwann, hat das erfunden. Dann wurde das weiterentwickelt und Disney hat das ganz, ganz, ganz groß, im ganz großen Stil dann benutzt. Immer wenn es um so Zooms durch den Wald auf ein Schloss ging oder solche Sachen. In Videospielen wird es Parallax-Scrolling genannt. Dieser Effekt, dass du verschiedene Ebenen hast und die Ebenen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Ja. Weil das erzeugt irgendwie einfach dieses Gefühl von Tiefe, weil natürlich, wenn du an irgendeinem Objekt vorbeigehst, das näher ist, gehst du schneller dran vorbei als an Objekt, das weiter weg ist. Das geht langsamer an dir vorbei. Ja. Und es ist ein toller Effekt und erzeugt natürlich eine krasse Räumlichkeit und nochmal eine ganz neue Form von Realismus im gezeichneten Bild oder im animierten Bild. Ja. Und auch Unschärfen, ne? Wenn das weiter weg von der Kamera ist, ist es unschärfer und damit hast du auch einen 3D-Effekt drin. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du im Grunde was zeichnest und das aber dann auch nochmal vor die Kamera bringst, um das einzeln zu animieren. Das haben sie auch mit den Schneeflocken gemacht. Die Schneeflocken, die da vorkommen, weiß ich gar nicht mehr, in welcher Episode das war. Sacre du Printemps, nee, in dem, ziemlich am Anfang, ne, in dem also in dem auf Ding, wo auf jeden Fall die Jahreszeiten durchlaufen, aber das war nicht Sacre du Printemps, weil nichts inhaltlich von der Musik genommen wurde. Zum Nussknacker. Beim Nussknacker haben sie die Jahreszeiten durchlaufen lassen. Und da kamen die Schneeflocken. Genau, und die Schneeflocken haben sie fotografiert. Echte Schneeflocken unter dem Mikroskop haben sie fotografiert, das dann zur Folie gebracht. Das dann zu den Animatoren gebracht, die haben sie ihr Ding dann gemacht, dann haben sie es ausgeschnitten und haben es dann an eine Apparatur gebracht, die dann sich so langsam bewegt hat, sodass man dann Stop-Motion-mäßig diese Teile nochmal animieren konnte. Also sie haben es nochmal abgefilmt in Stop-Motion, um es dann wiederum in die anderen Animationen reinzubauen. Und auch hier, wenn man keine Ahnung davon hat, wie mit der Technik, was da alles gemacht wurde, man sieht die Bilder und denkt, das kann nicht von 1940 sein. Das ist von 1940? Das haben die 1940 gemacht? Total krass. Wirklich absoluter Wahnsinn. Also ich finde es innovationstechnisch absoluter Hammer. Und das sieht man eben hier auch. Die haben mehrere Tage und Nächte diese eine Ave Maria Sache gedreht. Mehrere Tage und Nächte am Stück, weil die auch immer weitergehen mussten. Die haben oben die Kamera gehabt und dann ging unten, lief der Film ab, den die vorher gemalt haben. Und dann wurde der abgefilmt. Und das musste dann kontinuierlich weitergemacht werden. Und dann brauchten die echt 2 Tage und Nächte, glaube ich, die sie am Stück gearbeitet haben, abwechselnde Schichten gefahren sind, um diese Szene zu drehen. Total krass. Unfassbar. Und es ist wirklich ein Payoff. Das hat wirklich, also wenn ich mir das anschaue, es ist der Wahnsinn. Ja. Payoff auf jeden Fall im künstlerischen Sinne. Im kommerziellen, im finanziellen Sinne war es das ja eher nicht, ne? Na, es dauerte bis 1968 oder 69, bis sie dann ihr Geld wieder drin hatten und ab da haben sie dann Geld daran verdient. Die wussten schon total früh, dass sie das nicht reinkriegen erstmal, weil die Kosten, die sind explodiert, es ist immer mehr geworden. Irgendwann, wie war es gegen Ende, hat der Film dann über 2 Millionen, 2,2 Millionen gekostet und es hat lange gedauert und RKO Pictures, die den Film dann irgendwann vertrieben haben, die haben ihn zurecht gestutzt, runter auf 80 Minuten gekürzt, um den irgendwie in Kinos zeigen zu können, davon waren die Leute aber auch nicht angetan. Also es war einfach der Film hat ein riesiges Loch im Geldbeutel von Disney aufgeworfen, die sowieso Probleme hatten, weil es ist ja der Zweite Weltkrieg gekommen dann, ne? Und Amerika ist in den Zweiten Weltkrieg und plötzlich konnte man nicht mehr so gut Filme überall international vermarkten. Ja. Deswegen hat Disney in den 40ern auch sehr viel Werbefilme gedreht und Propagandafilme und Auftragsarbeiten und kleinere Kinofilme vor allem. Nach den großen Kinofilmen gibt es ja so eine Zeit. Eigentlich nach dem Golden Age, in dem wir uns gerade bewegen und kurz danach, ne, so das Golden Age wird normalerweise so geordnet bis 1942 und mit Dumbo und Bambi werden dann auch mit reingezogen, die nach Fantasia gekommen sind und dann hat Disney erstmal diese Propagandafilme gemacht, viele, in der Wartime-Ära und halt billige Kinofilme, sowas Großes wie Fantasia haben sie erstmal nicht gemacht, Dumbo war nur 60 Minuten lang, haben wir ja schon gesagt. Ja. Es lag aber auch daran, und das könnte man jetzt als Ehrenrettung sagen, dass einfach der Krieg auch bedeutet hat, dass die Leute nicht das Geld hatten, ins Kino zu gehen. Und diese Art von Präsentation, die Fantasia hatte, die war teuer. Da konntest du nicht mal eben reingehen. Und dann ist das so eine Roadshow, die ihr Geld zusammenkratzen muss, die nicht gleichzeitig in allen Kinos im ganzen Land gezeigt werden kann, sondern die rumreisen muss, wie wir jetzt zum Beispiel diese animierten Bilder von Picasso oder von Van Gogh oder so in so einer Beamer-Show sehen. Ne? Ja. Das ist ja auch Roadshow-mäßig. Die fahren ja auch durchs Land und bauen da ihre Beamer auf. Und so ungefähr sind die halt rumgefreist. Und da dein Geld zusammenzukriegen, das dauert. Ja, es sollte tatsächlich bis in die 50er Jahre dann dauern, bis Disney sich wieder finanziell erholt hat. Cinderella war 1950 der erste wirklich große Erfolg nach dieser sehr schwierigen Zeit. Also 10 Jahre nach Fantasia kam erst der wieder richtig erfolgreiche Film, der Disney auch wieder was gebracht hat. Und dann hat das natürlich auch angefangen mit Freizeitpark und mit Kinofilmen. Dann haben sie auch angefangen, Realfilme zu produzieren und Merchandising zu verkaufen und so. Und davor war es aber wirklich eine schwierige Zeit, an der Fantasia auch mit schuld war. Und Gott sei Dank, weil sie haben sich total verschuldet. Es war wirklich eine schwierige Zeit. Ja. Aber Gott sei Dank ist dieses Werk trotzdem entstanden. Ja, und es über die Jahre, vor allem glaube ich durch die Veröffentlichung auf VHS und so weiter, ist das wirklich zum Kultfilm geworden, der er nicht von Anfang an war. Ja, hat alles wieder eingespielt. Und diese Idee, daraus eine Roadshow zu machen mit wechselnden Segmenten und auszutauschen und so weiter, wurde dann ja 1999 wieder aufgegriffen mit Fantasia 2000. Es ist eher, ein billiger Abklatsch, ist vielleicht gemein gesagt, aber... Ich freue mich so, dass du endlich eine andere Meinung hast als ich. Ich habe Fantasia 2000 zum ersten Mal jetzt gesehen. Oh, du hast ihn nochmal geguckt? Ich habe ihn nämlich lange nicht gesehen. Ich habe ihn zum allerersten Mal gesehen in meinem Leben. Ich wusste, dass das Ding existiert. Ich wusste, dass es bei den Kritikern eher so gemischt angekommen ist. Ja. Ich fand's richtig gut. Ja? Zum einen, wie sie mit den Segmenten dazwischen umgehen, fand ich besser als das, was der Original Fantasia macht. Okay. Sie haben die verschiedenen Stars, also Steve Martin führt das in das Ganze ein und dann haben sie verschiedene Prominente, die da sind und zu den einzelnen Segmenten überleiten. Ja. Das fand ich viel besser, als den einen Musikkritiker zu haben, der da steht und so didaktisch ist. Dadurch war es nicht didaktisch, sondern eher komisch. Ja. Ich fand, es war mit, das ist eine der Episoden heißt Rhapsody in Blue. Und die ist Musik von George Gershwin, genau. Und so jazzig und urban und so. Und total geil, die Idee von diesem sehr traditionellen Fantasia ins Urbane gebracht. Und gleichzeitig haben sie den Stil, der so voll das trifft, was Disney früher war in der Golden und Silver Ära. Also ich war hin und weg. Ich war richtig, blown away. Es war wirklich gut. Und dann haben sie das mit den Wahlen. Natürlich ist das total ähnlich wie das, was beim ersten ist. Mhm. Dass sie die Naturbilder nehmen, von Respighi die Musik zu untermalen. Aber es hat auch voll gut geklappt. Sie haben Nussknacker drin. Ist egal. Sie haben den Zauberlehrling wiederverwertet. Okay. Und ich war wirklich überrascht, dass das so gut war. Vor allem nachdem, ich hatte halt gelesen, und abklappt und so weiter, was du jetzt auch gesagt hast, weil Kritiker nicht so gut angekommen und nicht versucht, das erste wieder aufzugreifen. Ich finde, sie haben voll getroffen. Echt, ja? Weil, also, ich habe ihn ewig nicht gesehen, aber meine Erinnerung im Gegensatz zu dem Original, was ja auch ewig nicht gesehen habe, ist halt wirklich so dieses Gefühl von, da haben sie was versucht, aber es ist viel zu modern und es ist viel zu und vielleicht hatte ich damals schon das Gen eines Mitte 40-Jährigen, der das Gefühl hat, dass ihm was weggenommen wird. Ich fand, es war genau die richtige Mischung aus Moderne und Nostalgie. Vielleicht sogar an manchen Stellen ein bisschen zu viel Nostalgie. Und es auch nicht jedes Segment hat funktioniert und es gab auch so ein bisschen Längen dazwischen. Es ist deutlich kürzer als das Original Fantasia. Ich war sehr überrascht davon, wie stark ich das fand. Okay, cool. Aber wie gesagt, ich habe es auch zum ersten Mal gesehen und ich habe mit Fantasia nicht so eine nostalgische Verbindung wie du offensichtlich. Ja, sehr. Das also bei könnte mir dabei schon, eine Rolle spielen. Bei mir ist es schon sehr im Blut drin. Und man muss auch den Anfang überstehen. Am Anfang nehmen sie die 5. Symphonie von Beethoven, machen genau dasselbe Abstrakte wie im Original. Und da denkt man schon, okay, ja, abstrakte Bilder zur Musik. Diesmal habt ihr ein bekannteres Stück genommen. Okay. Ist vielleicht nicht der beste Einstieg, aber von da an wird es nur besser. So, und dann sollten wir jetzt eigentlich in unsere Top 3 hineinrutschen, aber wir haben gar keine Top 3. Nee, ich wollte einfach mal ein Ranking von allen einzelnen Vignetten machen, die wir hier haben in dem Film. Weil ich dachte, okay, wir haben hier einen Film, wo man wunderschön sortieren kann, einmal sagen kann, von From Worst to Best. Ja. 8 Stück haben wir insgesamt. Man soll doch keine Lieblingskinder haben, Plor. Ja, es ist auch bei diesem Film echt schwierig. Ja, finde ich auch. Ich muss auch dazu sagen, also alles, was ich sage jetzt, was mich dazu bringt, Sachen nach unten zu sortieren, ist Nitpicking. Ich finde jede einzelne Episode schön in diesem Film. Okay, da bin ich nicht ganz überein. Ja, das habe ich, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört bei einer Episode. Also, Platz 8. Das Schlechteste an diesem Film. Das klingt so gemein. Also das Schlechteste an diesem Film ist die Pastorale, also das Griechische, wo Bacchus in der Gegend rumrennt und mit seinem Esel komische Sachen macht. Und die komischen, rassistischen Sachen da noch mit reinkommen. Mein Platz 8 Meet the Soundtrack. war, glaube ich, auch ein bisschen rauszuhören. Was? Ich finde es niedlich, aber ich finde, es stinkt halt ein bisschen ab gegen das gewaltige, pompöse, opulente von dem anderen. Oh nein, Meet the Soundtrack, wo der Soundtrack sich endlich mal nach vorne, er hat sich getraut, Plor. Und dann sagst du, nee, raus. Nein, ich sag ja nicht raus, ich habe doch gesagt, es ist nur Nitpicking. Ich finde, es ist halt einfach, ich mag den Film für das Pompöse und für das Überwältigende und das ist dieses Ding nicht. Kein Wunder, dass er sich nicht traut. Dein Platz 7. Mein Platz 7 ist Nussknacker. Ja, es ist irgendwie nett und so und es sind auch wirklich erstaunliche Sachen dabei für die Zeit von der Animation her, aber irgendwie... Ist auch mein Platz 7. Oh ja, okay. Und ähnlich wie bei dir, also ich kann total wertschätzen, was für tolle Ideen da eingeflossen sind, aber es ist ein bisschen zu langatmig, ein bisschen zu viel und es gibt einfach bessere Sachen. Es ist total beeindruckend technisch, aber es hat mich nicht ganz so abgeholt wie andere Sachen. Ja. Platz 6 ist bei mir dann Dance of the Hours, das moderne Ballett. Das könnte weiter vorne sein, ist aber leider durch irgendwelche Umstände, die sich noch ergeben werden, weiter hintergerutscht. Weil so viel vorne ist, ne? Mein Platz 6 ist die Torquata, weil das Abstrakte, es ist toll, aber ich mag's, ich mag's dann doch ein bisschen konkreter. Ja, aber ich habe die Torquata nach vorne gebracht weiter, weil ich gedacht habe, das ist nun wirklich etwas, dass man sich erstmal trauen muss, wo man wirklich als Walt Disney da sitzt und sagt, okay, wir machen diese Silly Symphonies und jetzt kommt das. Jetzt kommt Kunst. Auch an dieser Stelle wieder absolute Wertschätzung dafür, absolute Wertschätzung sowohl für den Mut als auch für das, was rausgekommen ist, weil es ist toll, aber mir gefallen die konkret gezeichneten Sachen dann doch ein Stück besser. Okay, Platz 5 bei mir die Entstehung der Erde. Platz 5 bei mir Dance of the Hours. Ah ja, okay, ja, verstehe. Ich finde die Entstehung der Erde schon wirklich sehr, sehr gut. Und das hat mir auch sehr viel meine Kindheit, glaube ich, bestimmt, was so das Gefühl für diese Erdentstehungsgeschichte und überhaupt unsere, wie wir came to be, ne? Dieses, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass es uns jetzt hier gibt. Für ein Kind finde ich es eine super Darstellung. Also sehr naiv und nicht sehr wissenschaftlich, aber irgendwie cool. Kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich Pastoral Symphony oder Rite of Spring als Entstehung der Erde besser finde. Also ursprünglich hatte ich Pastoral auf den dritten gepackt, weil ich dachte, der hat ein bisschen mehr Liebe verdient, als er kriegt, weil er wird ja oft so auch so als Stiefkind genannt aus diesem Film. Ja. Der Rassismus ist halt echt ätzend. Wahrscheinlich muss ich dann doch Rite of Spring davor. Also dann machen wir mal so. Wegen Rassismus und Sexismus kommt die pastorale Symphonie, kommen die rolligen... Wegen des Rassismus kommen die rolligen Zentauren nur auf Platz 4 und Rite of Spring, also die Entstehung der Erde, ist auf Platz 3. Von 8 vergebbaren Plätzen kommt wegen Rassismus etwas auf Platz 4? Alter, dem Nussknacker wurde auch Rassismus vorgeworfen, ne? Wegen der Stereotype gegenüber den Russen und das stimmt, ja. Naja. Aber bei den Russen weiß ich nicht. Die haben die Ukraine überfallen, die haben es verdient. Genau. Und die kommen auch nicht so schlecht weg, muss man sagen, in dem Ding. Dein Platz 3 ist? Platz 4 habe ich erstmal, die Toccata, die abstrakte Sache. Ah. Und Platz 3 ist bei mir dann die Vorstellung des Soundtracks. Oh, weit vorne. Ja. Ja, die ist nämlich sehr, sehr gut, Plor, aber du hast es nicht gesehen. Und bei den ersten zwei Plätzen treffen wir uns dann doch, glaube ich, vielleicht. Ja. Aber ich habe tatsächlich den Zauberlehrling auf die 2 gepackt. Was? Was? Das kannst du nicht machen, Plor, tu mir das nicht an. Oh. Du oller Geschichtenerzähler, warum denn das auf Platz 2? Weil Night on Bald Mountain einfach visuelles Storytelling at's best ist. Es ist einfach, es ist einfach unfassbar gut. Es ist beides unfassbar gut, aber Night on Bald Mountain ist einfach von der Bildgewalt ein Stück weiter. Okay. Ich habe auf Platz 2, wie ihr ahnt, die Nacht auf dem Kahlen Berge und auf Platz 1 den Zauberlehrling. Wie alle anderen auf dieser Welt auch, aber Plor muss natürlich unbedingt anders sein. Nein, es ist aber auch so schwer. Ich meine, der Zauberlehrling ist halt Wahnsinn. Oh, es ist, ja, aber auch Rite of Spring ist Wahnsinn. Ich könnte wahrscheinlich auch Rite of Spring auf die 2 packen und den Zauberlehrling dann doch nur auf die 8. Was? nein, natürlich. Also es ist wirklich knapp. Es ist einfach, der Zauberlehrling ist einfach krass. Aber Night on Bald Mountain ist so gewaltig. Du kannst es einfach nicht ertragen, die Kritikermeinung zu haben. Die Konsensmeinung. Aber guck mal, es ist der Teufel im Disney-Film. Wann kriegt man sowas schon mal zu sehen? Ja, in diesem Film. Ja, ansonsten nicht so. Naja. Okay, ich bin einigermaßen okay mit deinem, außer dass du den Rassismus nicht auf die Acht hast. Ich kann mit deiner Liste auch einigermaßen leben, auch wenn du den albernen, kleinen, schüchternen Soundtrack unbedingt nach vorne packen musstest. Natürlich. Oh, der hat das war doch, der hat doch nur Mitleidspunkte von dir gekriegt, oder? Mitleidspunkte auf Platz 3? Wie kann das sein? Nein, nein, nein. Okay, wir haben eine wunderschöne Zusammenstellung unseres Films. Wir müssen den mal zusammenschneiden in der Reihenfolge vielleicht. Oh mein Gott, das geht komplett in die Hose. Okay. Und wir konnten uns jetzt doch noch ein bisschen streiten, Gott sei Dank. Ja, aber wir haben dem Film schon auch viel Honig ums Maul geschmiert, muss man sagen. Ich finde es auch vollkommen zu Recht. Es gibt immer wieder, das zeigt auch die Platzierung, immer wieder Momente, wo man sagt, ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht 100% meins oder ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht als Idiot, der nicht animieren kann, dann vor dem Film zu sitzen und zu sagen, naja, ich hätte es ja ein bisschen anders gemacht. Aber ja, es lohnt sich, diese 2 Stunden durchzuhalten, mehr als 2 Stunden. Es ist einfach ein Meisterwerk. Und wenn man drüber nachdenkt, dass das Ding 1940 entstanden ist, ist es schon beeindruckend, was die 1940 da hingekriegt haben. Ja. Viele, viele Leute, die daran beteiligt waren, die wir jetzt gar nicht alle nennen können, so richtig. Und Walt Disney, der nicht losgelassen hat, der einfach wirklich gesagt hat, ich will das Ding. Und egal wie viel Geld da jetzt drin versenkt wird. Eigentlich soll es ja eine Rettungsaktion für den Zauberlehrling sein, aber dann noch mehr Geld rein zu versenken, ist halt einfach ein Bold Move. Aber sie haben einen zeitlosen Klassiker geschaffen, ja, an dem zahllose SchülerInnen sich erfreut haben, ja, all den Jahrzehnten danach, ja. Oder sich auch gelangweilt haben, kann ja auch sein. Ich glaube nicht, na. Und es ist einfach, obwohl er total aus der Reihe tanzt, weil es ist der einzige Disney-Film, der nicht als Geschichte funktioniert. Mhm. Ist ja einfach sinnbildlich für dieses Golden Age der Disney-Animation, wo sich viel getraut wurde, wo viel experimentiert wurde und wirklich neue Techniken ausprobiert wurden, um Zeichentrickfilme zu schaffen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Hm. Wobei man sagen muss, dass es nicht so ist, dass es der einzige Film ist, wo einzelne Vignetten zusammengestitcht wurden. Also es gab ja danach noch mehrere, auch gerade in der Kriegszeit, dann Filme, die, um billig zu sein, viele kleine Kurzfilme zusammengebracht haben, um dann einen Feature-Film draus zu machen. Aber nie in der Form, in dieser abstrakten Form, die dann doch irgendwie einen Film draus macht und nicht 10 Kurzfilme. Irgendwie passt das doch zusammen und gehört zusammen. Ja. Dieser Gesamtwerkgedanke, ja. Ja. Und das Ganze auf 2 Stunden, das ist schon krass. Ja. In der Zeit, in der die Leute gesagt haben, ey, 60 Minuten Zeichentrickfilm fürs Kino sind mutig. Ja, genau. Ja, und die Zeit war anscheinend tatsächlich noch nicht so richtig reif oder der Krieg kam halt einfach dazwischen, je nachdem, wo man die Schuld suchen möchte. Ja, aber ich freue mich, dass er diesen Platz in der Geschichte genommen hat irgendwann. Ja, ein zeitloser Klassiker, der jede Lobpreisung verdient hat, der einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kanon ist. Ja. Und ein Muss-man-sehen-Film. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, da können wir uns auf jeden Fall einigen. Wenn ihr da draußen noch Muss-man-sehen-Filme habt, wenn ihr sagt, oh, da habe ich aber einen gesehen neulich aus den 1910ern, den müsst ihr unbedingt sehen und besprechen, dann schickt uns den gerne. Wir haben mehrere Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Nun, zum einen ist das johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de, das sind die Mailadressen, oder eben ihr schreibt uns einfach auf Spotify in die Kommentare. Wir können leider nicht antworten, aber wir lesen alles. Ja, wir lesen alles und wir setzen eure Wünsche auch um und freuen uns dann, dass wir uns mal nichts aus der Nase ziehen müssen. Ja. Okay. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir nächste Woche gibt, aus seiner Nase gezogen, bleibt kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Johannes, dass du diesen Film nochmal mit mir geschaut hast. Sehr, sehr gerne. Und ja, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. So, Plor, ich hab noch was für dich. Wie immer der obligatorische Ausblick in die nächste Woche. Und zwar haben wir etwas, was ich mal wieder auf einem Festival gesehen habe und deswegen dir unbedingt zuwerfen muss, wie schon 2, 3 andere Sachen, die ich dir gegeben habe. Und zwar Mermaids Don't Cry aus Österreich, aus dem Jahre 2022 von Franziska Pflaum. Das ist ihr Regiedebüt, wenn ich das richtig sehe. Großartige Frau und in der Hauptrolle Stephanie Reinsberger. auch großartige Schauspielerin. Also eigentlich nur großartige Leute beteiligt. Cool. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin voll neugierig, weil ich sag mir tatsächlich gar nichts, aber ich kann mich so vage erinnern, dass du vom Festival kamst und gesagt hast, der war gut. Ja, ja, ja. Ich fand ihn großartig. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Er ist ein bisschen Arbeitermilieu, ja. Film. Kann auch in die Hose gehen. Gibt's auch ein paar Beispiele im deutschen Film. Aber ich finde, der ist, macht das verdammt, verdammt, verdammt gut. Also auch als an euch da draußen eine Empfehlung, schaut euch den Film an. Unbedingt Mermaids Don't Cry, man kriegt ihn auf Amazon Prime. Auf Amazon habe ich gerade gesehen, kann man sich ihn leihen für 5 Euro und kaufen für 10 Euro digital. Genau. Unterstützt junge, neue Filmemacher. Guckt diesen Film, 5 Euro ist nicht zu viel. Dann hat er wenigstens auch noch was davon, der Filmemacher, die Filmemacherin Franziska Pflaum. Ich bin voll gespannt. Cool, danke. Ja. Dann guckt ihn euch an, hört rein nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin, ciao. Ciao.